Heute das Thema, was ist los mit Russland? Man bekommt das, was da in Russland und mit Russland zurzeit passiert, vorgestellt als eine Finanz-, als eine Währungskrise. Und wie eine Finanzkrise läuft da auch tatsächlich etwas ab in Russland. Und mit Russland halt an den Finanzmärkten. Phänomene kommen einem bekannt vor. Russische Staatsanleihen und Aktien purzeln. Zahlungsschwierigkeiten werden gemeldet. Die Unternehmen und vor allem Banken ins Wanken bringen. Der Rubel wird dort, wo er gehandelt wird, halt an den russischen Austauschstellen und Börsen abgestoßen. Der Devisenschatz der russischen Zentralbank leert sich rapide. Der Rubelkurs stürzt dann ins Bodenlose. Das alles läuft tatsächlich ab in derselben Finanzmarktform wie neulich diese Ostasien-Krise. Und dennoch will ich behaupten, ist es keine solche Finanz- und Währungskrise, wie sie der weltweite Kapitalismus immer mal wieder bei kapitalistischen Nationen produziert. Und wenn man hinschaut, wie Russland geschildert wird, gibt es dafür auch ein paar Indizien, dass da schon ein bisschen was anderes abläuft. Also meine Behauptung ist, so eine kapitalistische Finanz- und Währungskrise ist es eigentlich nicht. Die besteht nämlich drin. Greife ich nochmal ein bisschen auf das neulich Diskutierte zurück. Die besteht doch darin, dass das Finanzkapital, dass die internationalen Anleger zwischen ihren aufgehäuften Ertragserwartungen und den Geldquellen einer kapitalistischen Nation, der sie Kredit gegeben haben, auf die sie angelegt haben, ein Missverhältnis bilanzieren und abrechnen. Asien neulich zum Beispiel, bei diesen ostasiatischen Tigern, da standen so als Auslöser von dem Desaster da, wie es hieß, sinkende Wachstumsraten des nationalen Kapitalismus am Anfang. Da gab es also bei diesen Nationen sogar noch Wachstum. Wachstum von Kapital und Geschäft. Aber eben mit sinkenden Raten. Bei Russland aber wird doch gar nicht von Wachstum eines nationalen Kapitalismus geredet, das zu klein wäre. Sondern es wird gar nicht davon geredet. Ja, wenn man hinschaut, wird gar nicht von Geldquellen des Staates durch eine kapitalistische Produktion im Lande gesprochen. Gewinne eines nationalen Kapitalismus werden gar nicht in Rechnung gestellt und den Ertragserwartungen von Finanzanlegern von Finanzkapital gegenübergestellt. Man bekommt ein ganz anderes Bild mitgeteilt. Man bekommt da mitgeteilt, jetzt ist es übrigens plötzlich wieder im Gespräch. Man bekommt mitgeteilt, dass in diesem Russland die Industrieproduktion seit 1991 um mittlerweile 70% gesunken ist. Wohlgemerkt, nicht die Gewinne sind gesunken, sondern die Produktion als solche ist dort gesunken und sinkt dort. Man bekommt mitgeteilt, dass der russische Staat sich intern überhaupt nicht mit Steuern finanziert, sondern mit immer kurzfristigeren Staatsschulden, mit immer wahnwitzigeren Zinsangeboten, um sie überhaupt zu platzieren. Man bekommt also mitgeteilt, dass in Russland bei diesem Staat Staatsschulden nicht Staatseinnahmen aus einer gesellschaftlichen Geldwirtschaft ergänzen, sondern dass dort Staatsschulden das Nichtvorhandensein von Staatseinnahmen ersetzen, weil dieser Staat offenbar gar nicht über einen steuerträchtigen Kapitalismus herrscht, seine Herrschaft aber in der Form des Geldes abwickelt. Man bekommt drittens mitgeteilt, dass Russland einen Kredit vom Internationalen Währungsfonds und der Weltbank braucht, der unmittelbar zur Zahlung von Auslandsschulden und zur Kursstützung verbraucht wird. Man bekommt insofern mitgeteilt, dass dieser neue Teilnehmer am Weltmarkt offenbar nur Schulden und sonst gar nichts aus seiner Beteiligung am kapitalistischen Weltmarkt einspielt. Die Krisenberichterstatter selbst sprechen, wenn man genau hinschaut, eben nicht von quantitativ zu geringen nationalen Kapitalgewinnen, von quantitativ zu geringen Weltmarkteinnahmen der Nation. Sie sprechen Russland qualitativ ab, überhaupt einen Kapitalismus und ein Weltmarktverdiener zu sein. Übrigens gerade dann, wenn Sie mal auf Optimismus im Moment machen, auf Hoffnung machen, muss man hinhorchen, wie da argumentiert wird. Da wird gesagt, wenn nicht gleich nur das Desaster beschrieben wird, Russland ist ein an Bodenschätzen reiches Land und hat die industriellen und agrarwirtschaftlichen Voraussetzungen für die Überwindung der Krise aus eigener Kraft. So neulich die FAZ am 5. September, wo sie begründen wollte, Kredite dürfen die nicht kriegen. Ja, Bodenschätze und Voraussetzungen, potenziell reich. So wird es dargestellt. Das ist aber das Urteil, nichts von diesem möglichen Reichtum ist wirklich kapitalistischer Reichtum, ist Kapital, das Gewinn abwirft, das Wachstum der Nation betreibt und auch den Staat mit Geld versorgt. Dann ist aber eben das, und das will ich daran zeigen, was derzeit in der Form einer Finanz- und Währungskrise abläuft, dem Inhalt nach schon etwas qualitativ anderes, also eine Weltmarktkrise einer kapitalistischen Nation. Und damit stehen die zwei Hauptfragen, denen ich nachgehen will, erstmal. Was läuft denn da eigentlich für eine Sorte Wirtschaft, nennen wir es mal, in Russland ab? Erste Frage. Und die zweite Frage, Wie geht denn das? Dass auf dieses Land, das jetzt als Fass ohne Boden bilanziert und abgerechnet wird, dass auf dieses Land seit seinem Eintritt in die wunderbare Welt der weltweiten Marktwirtschaft mittlerweile, die Schätzungen schwanken, so um die 194 Milliarden Dollar Kredit von westlichen Gläubigern vergeben worden sind, die jetzt stehen. Zur ersten Frage. Anfangen will ich nochmal mit ein paar Argumenten zu der Einführung der Marktwirtschaft auf Russisch und ihrem vernichtenden Ergebnis. Das raffe ich ein bisschen in der Darstellung, weil das schon ein paar Mal hier im Gegenstandpunkt abgehandelt worden ist und auch hier schon zwei, dreimal zur Sprache gekommen ist. Hier sind übrigens die noch verfügbaren Publikationen mal zusammengestellt. Also, wie ging das wunderbare Kunstwerk dort los? Den Staat als Wirtschaftslenker abbauen und vor allem dadurch Marktwirtschaft in Russland einführen. Das war überhaupt die Staatsraison dieses neuen antisowjetischen Russland. Der Staat überantwortete die Preisgestaltung den Betrieben, ernannte die Betriebe, manchmal mit etwas komplizierten Maßnahmen, im Prinzip ernannte er die Betriebe zu freien konkurrierenden Privateigentümern und Unternehmern. Und er stürzte wirklich, das war schon was sehr Kapitalistisches, er stürzte wirklich alle Gesellschaftsmitglieder in den Zwang, jetzt wirklich den Rubel als einziges Lebensmittel zu verdienen. Anders sollte Leben nimmer gehen. Verdient Rubel, kommt damit klar. Was kam heraus? Güter konnten die ex-sowjetischen Betriebe schon herstellen. Für die Produktion von Gewinn über Kosten aber waren die einzelnen Betriebe gar nicht gemacht. Und für die Produktion über Kosten, für dieses kapitalistische Produktionsziel, war auch die Arbeitsteilung von Produktionsmittelherstellern und Konsumgüterindustrie nicht gemacht. Die Betriebe halten sich an das neue Gebot. Es kommt jetzt auf Gewinne an. Und sie halten sich auch daran, dass dieses Gebot einschließt, Geld ist das einzige Mittel der Umstellung auf Gewinnproduktion. Um für Konkurrenz zu investieren, hätten sie aber schon Gewinne gemacht haben müssen. Hatten sie aber nicht. Also haben sie durch bloßen Preisaufschlag Rubelgewinne zu ergattern versucht. Das hat nicht nur die Arbeiter in Russland ordentlich ärmer gemacht. Volkswirtschaftlich kam es zu folgendem Ergebnis. Auf der einen Seite können Betriebe den bloßen Weiterbetrieb wegen gestiegener Preise nicht mehr finanzieren. Auf der anderen Seite schätzen schon einige mit diesen gesteigerten Preisen Geldüberschüsse auf. Aber auch diese Seite, auch diese zweite Seite, ist kein wirklicher marktwirtschaftlicher, produzierter kapitalistischer Gewinn. Und das zeigt sich auch auf dieser Seite, nämlich am Geld. Das zeigt sich am Geld, dem Rubel. Kaum ist er ergattert, privat monopolisiert, verfällt sein Wert. Und zwar genau durch die Methode, wie er ergattert wird, durch die Preistreiberei. Das sieht dann aus wie Inflation im Kapitalismus, wie relative Geldentwertung. Tatsächlich steckt aber schon an dieser Stelle etwas Qualitatives hinter dieser Bewegung. Sie drückt nämlich die qualitative Wertlosigkeit des Rubels aus. Ein Geld, dem gegenüber die gesellschaftliche Produktion immer nur rasant brachgelegt wird, statt wie erhofft marktwirtschaftliche Werte zu produzieren, ist eben kein allgemeines Äquivalent der Werte. Und es ist auch in der Hand seiner Besitzer, mal von der Seite angeschaut, es ist auch in der Hand seiner Besitzer kein Geld. Es erfüllt nämlich nicht die Qualität eines Geldes, privates Kommandomittel über käuflichen Reichtum, über käufliche Arbeit zu sein. Der verschwindet ja gerade von der Bildschwäche. Der eine Punkt ist mir noch nicht klar, und dann ist der Rubel sei deswegen kein wirkliches Geld, weil mit dessen Kraftsetzung als ist noch nicht fertig. Also mein Argument hat sich folgendes. Ja, der ist noch nicht ganz fertig, aber. Lass mich fragen, warum der Rubel kein gesellschaftliches Äquivalent ist. Ja. Damit ging er einher. Der Rubel gar nicht als äquivalent wirklicher Gewinnproduktion funktionieren kann, weil mit der Art und Weise, wie dort produziert wird, gerade die Brachlegung der gesellschaftlichen Produktion dort unten bewirkt wird. Das war in einem Punkt. Festgemacht, mit großen Preisaufschlag der Weiterbetrieb gesellschaftlicher Produktion gerade verunmöglicht wird. Auf der anderen Seite ist die ökonomische Bestimmung jetzt nicht da, dass du gesagt hast, das sind die zwei, ich sage Frage wiederholen. Ja, ja. Er sagt, er wiederholt mich und sagt, es ist ihm nicht klar. Ja, deswegen habe ich gedacht, dann erzähle ich es halt nochmal kurz, vielleicht wird es dann klar. Sagt, wenn das Argument nicht klar ist und das wiederholt sie dann. Er sagt, es ist ihm nicht klar, warum ich sage, der Rubel ist kein kapitalistisches Geld und das ausführe an den Argumenten. Auf der einen Seite wird mit der Einführung, es soll jetzt kapitalistisch gewirtschaftet, auf Geldgewinn hinaus gewirtschaftet, Produktion brachgelegt und auf der anderen Seite wird Geld aufgeschatzt. Ja, das war die einzige, das ist meine Erläuterung. Insofern, du wiederholst sie und ich weiß nicht, was dir nicht klar ist. Der neue Produktionszweck, der vom Staat einfach erlassen wird, er sagt, so geht's jetzt zu, dem sich die produktive Hinterlassenschaft der Sowjetunion auch allen Ernstes stellt, heißt, produziert für Gewinn. Jetzt sind sie aber keine Gewinnproduzenten, weder die einzelnen Betriebe, noch gibt es dieses Verhältnis der Abteilungen, wo die eine nur immer Produktionssteigerungsmittel für Gewinnproduktion produziert und die anderen ihren Gewinn mit Konsumgütern macht und so weiter. Beides liegt dort erstmal nicht vor. Die Betriebe halten sich aber dran. Und der Rubel kommt als kapitalistisches Geld überhaupt in Fahrt. Mit einer Bewegung, die aber zwei Resultate gleichzeitig produziert. Die Bewegung, wie der Rubel als kapitalistisches Geld, als das hat den Zweck, Gewinn zu machen, in Fahrt kommt, heißt, die Betriebe probieren den Gewinn fürs Gewinne machen, durch Preisaufschlag zu ergattern, puren Preisaufschlag. Der Marxist weiß, der mal Marx gelernt hat, wo stand das nochmal? K1 Kapitel 4. Ja, wenn der Gewinn bloß durch bloßen Preisaufschlag zustande kommen soll, dann ist das eine leere Bewegung. Was der Verkäufer beim Verkauf an Gewinn macht, verliert er beim Einkauf. Also, sagt der Marx, muss der Gewinn zwar wohl was mit der Zirkulation zu tun haben, in ihr entstehen und doch nicht nur in ihr entstehen. Und dann kommt ein langes Buch, wo er wirklich herkommt und wie er wirklich geht. Aber die sind so eingestiegen. Und dieser eine Einstieg durch Preisaufschlag, den Gewinn zu machen, um Gewinne weiterzumachen, führt auf einen Schlag zu zwei Resultaten, zwei Extremen, die auseinandertreten. Das ist übrigens das Zerreißen der vorhandenen Produktionsweise. Auf der einen Seite gibt es Betriebe, die können den bloßen Weiterbetrieb nicht mal fortsetzen, geschweige denn werden sie zu konkurrenzfähigen Wertproduzenten. Ihren alten Scheiß können sie nicht fortsetzen, weil sie nicht über das Geld verfügen, auch bloß die Elemente für einfache Reproduktion bei gestiegenen Preisen zu kaufen. Brachlegung heißt das eine Kapitel. Auf der anderen Seite, denen es gelingt, einen Preisaufschlag zu realisieren, ja, die akkumulieren einen Geldüberschuss. So, Brachlegung auf der einen Seite, statt dass es zur Wertproduktion, zur Konkurrenzfähigkeit kommt. Geldüberschüsse auf der anderen Seite. Da sage ich, auch bei der zweiten Seite liegt dann aber kein Gewinn im kapitalistischen Sinn vor, sondern quasi nur wucherisch konzentriertes Geld des anderen fehlt. Und dass das kein marktwirtschaftlicher Gewinn ist, dass das kein kapitalistischer Gewinn ist, das zeigt sich sogar sofort. Auch auf dieser Seite zeigt sich, das ist noch gar kein kapitalistischer Erfolg. Es zeigt sich am Geld. Erster Schritt, die begrifflose Bewegung, die quantitative Bewegung, der Geldreichtum, den man da zusammenwuchert, verfällt relativ im Wert genau durch die Methode, wie man ihn zusammenkriegt. Die Preissteigerei von heute frisst den Wert des Geldes, den man gestern zusammengebracht hat, auf. Es ist schon wieder weniger Wert. Der relative Wert des Geldes sinkt. Jetzt habe ich mir aber erlaubt zu sagen, Naja, Vorsicht, sowas soll es im Kapitalismus auch mal geben, Inflation und Preissteigerung. Tatsächlich liegt in dieser Bewegung, die aussieht wie im Kapitalismus, schon längst was viel Wuchtigeres vor, steckt was Qualitatives dahinter. Da rächt sich nämlich, dass diese Geldkonzentration nur durchs Brachlegen von Produktion überhaupt statt durch das Entstehen von Wertproduktion zustande kommt. Und da drückt sich eben, jetzt mache ich wieder einen ganz einfachen Begriff von Marx, erstes Kapitel aus, dieses Geld ist gar nicht allgemeines Äquivalent der Werte. Denn zu Werten kommt es nicht nur nicht, sondern woraus sie überhaupt kommen könnten, wird platt gemacht. Das war mein Argument. Das Geld erfüllt so gesehen nur einen Dienst. Man kann immer noch mal damit kaufen, um wieder wuchermäßig zu verkaufen, solange das geht. So, das war aber noch gar nicht das Desaster zu Ende. Sondern das ist aber jetzt hier schon der Widerspruch, der angerichtet ist. Ist die Frage damit jetzt, bist du zufrieden jetzt? Sonst erwäge es in deinem Geiste und schlag später nochmal zu. Dieser erste Abschnitt muss jetzt noch zwei Zusätze machen. Zwei Maßnahmen dieses sehr marktwirtschaftsoptimistischen Staates Russland haben dann die Wertlosigkeit des Rubels perfekt gemacht. Die erste Maßnahme, einfach den Niedergang der Produktion, die doch erfolgreiche Marktwirtschaft für Russland werden sollte, wollte der Staat dann doch nicht hinnehmen. Marktwirtschaftlich handeln, so wie er es verstanden hatte, wollte er aber auch bloß, so wie er es verstanden hatte. Mit Rubelspritzen aus der Staatsdruckerei, also mit dem Mittel Geld, hat er dann ein paar Betriebe im Lande doch am Laufen gehalten. Übrigens nicht mehr, am Laufen gehalten. Und was war das? Bloß neuer Stoff für die eingerissene Preistreiberei und Geldwucherei. Und schon wieder die damit einhergehende Rubelentwertung. Die hieß dann bei volkswirtschaftlichen Experten gleich Hyperinflation. Tatsächlich steckt hier wieder im quantitativen Entwerten des Rubel etwas ganz Qualitatives. Was hat der russische Staat da angerichtet? Private Geldakkumulation, das setzt er in der Welt. Private Geldakkumulation macht die Gewinner gar nicht zu den alleinigen privaten Herren über Produktion und Reichtum in Russland. Das blamiert sich daran, dass ja Verlierer einfach mit Rubelspritzen aus dem Staatshaushalt doch noch weiter murksen dürfen. Und das ist etwas, was einfach private Kapitalgeier nicht ertragen. Dass ihnen damit sozusagen auch noch das Allerelementarste in der Frage Staat und Geld nicht geboten wird. Nämlich eben, das hässlich Negative am Geld ist nicht sicher. Der Ausschluss anderer von ihm. Die private Gewalt, andere mit der Geldlosigkeit zu Diensten an der Geldvermehrung erpressen zu können. Das war der qualitative Wurm am Rubel jetzt. Erstens stehen ihm keine Werte gegenüber und dann monopolisiert er nicht mal Kommandogewalt über Produktion und Reichtum. Die zweite Maßnahme, die Sache dann zu Ende gebracht hat, war wieder von diesem sehr marktoptimistischen Staat angerichtet. Er hat seinen Laden nämlich von Anfang an dem Weltmarkt geöffnet. Er hatte dabei eine Absicht. Die Absicht hieß, so lockt man ausländisches Kapital, Investoren ins Land. So eröffnet man der aufkeimenden Marktwirtschaft in Russland Import und Export als Mittel. Das war die Absicht. Damit diese Absicht überhaupt geht, hat er sich an die Gepflogenheiten im Weltmarkt sofort gehalten. Er hat den Rubel austauschbar gemacht gegen international gültige Gelder wie Dollar insbesondere und hat sich als Staat mit seiner Zentralbank und mit seinem Devisenschatz haftbar für die jederzeitige Austauschbarkeit von Rubel in Weltmarktgeld gemacht. Ja, das haben jetzt die Rubelgewinner als die Chance genutzt, ihre Privatakkumulation von Geld gegen die Schlechtigkeit des Rubels in Sicherheit zu bringen. In der Ausdrucksweise des Geldes ist dann in Moskau mal wieder bloß der Kurs des Rubel wegen den Dollar ins Bodenlose gefallen. Erstaunlich war aber schon damals, dass dieser Kursverfall die Flucht aus dem Rubel nicht etwa abgeschreckt, sondern nur angeheizt hat. Immerhin verliert man dann ja was beim Umtauschen. Was da passiert, das vollstreckt das Todesurteil über dieses Geld. Die Flucht aus dem Rubel in den Dollar, koste es den privaten Eigentümer, was es wolle, sagt, Geld, kapitalistisches Geld, gibt es nur im Westen und nicht in Russland. Geld in seiner Kapitalfunktion gibt es schon gleich nur im Westen und nicht in Russland. Das ist die Vollstreckung des Urteils, dass der Rubel gar kein Geld ist und dass die Rubelsphäre Russland gar nicht dazu taugt, Geld in Werte zu investieren, um es als Kapital zu vermehren. Dementsprechend war damals der russische Staat auf einen Schlag, kaum dass er eingetreten war in den Weltmarkt, bankrott. Übrigens haben wir das damals erzählt und galten als Spinner. Komme ich zum zweiten Kapitel. Was ist das für eine Ökonomie? So, dieses Urteil über was Marktwirtschaft und die Art ihrer Einführung in Russland anrichtet, nämlich nur was zerstören und sonst gar nichts. So haben das weder Russlands neue Herren noch ihre neuen Staatsfreunde im Westen sehen wollen und so haben sie es schon gleich nicht vollstrecken wollen. Und ansonsten hat sich in Russland leider keiner gemeldet. Sie haben es so nicht sehen wollen und sie haben es so auch nicht beenden wollen. Vom Internationalen Währungsfonds und von westlichen Staaten bekam Russland Kredit eingeräumt und zwar für eine andere politische Lesart dieses Desasters. Für eine ganz politische Lesart, keine politökonomische, muss ich mal sagen. für eine ganz politische Lesart und für eine neue politische Linie. Die hieß, der Staat Russland müsse nur die sogenannte Inflation und nur den sogenannten Kursverfall des Rubels stoppen. Dann ging schon was. Und dieses nur die Inflation stoppen, nur den Kursverfall stoppen, das hatte auch noch die Seite etwas anderes, sollte der russische Staat auch gar nicht tun. Das war sogar westliche Kreditauflage. Und etwas anderes wollte die russische Reformmafia auch gar nicht tun. Bloß keine Staatseingriffe in die famosische russische Marktwirtschaft, zu deren Hauptattributen ja, wie man hört, Rexroth gehört, dass die Wirtschaft in der Wirtschaft stattfindet, ganz frei. Eine neue Währungs-, Geld- und Haushaltspolitik. Das sollte es sein. Die sollte erstens den Rubel gut und damit zweitens auch einen russischen Kapitalismus in Schwung bringen. Und das ist politökonomischer Unsinn. Was dort gemacht wird, ist Folgendes. Der letzte Geldausdruck des Desasters in Russland, die Rubelentwertung, wird wie die Ursache dafür behandelt, dass in Russland kein Wert produziert wird. Dass kein Geld vermehrt wird in Russland. Am Ausdruck soll die Ursache zu heilen sein. Vorwärts mal gesagt. Es stimmt ja, ein in seinem Wert halbwegs verlässliches Geld ist schon eine Bedingung dafür, dass Privateigentümer für Gewinn investieren, ihr Geld riskieren. Aber bitte schön, bloß die Bedingung. Es ist doch nicht das Machen von Gewinn. Es ist doch nicht die Quelle des Machens von Gewinn. Und übrigens, das Machen von Gewinn, das macht am letzten ein Geld stabil. So, das war politökonomischer Unsinn. Aber dieser Unsinn wurde gemacht. Erstens verpflichtete sich der russische Staat. Er verpflichtete sich, einen stabilen Kurs zwischen Rubel und Dollar zu pflegen. Mit Währungspolitik, mit Devisenreservenintervention und so einem Zeug. Und zweitens bekämpfte der russische Staat die sogenannte Inflation. Und zwar durch Rubelverknappung. Eine ziemlich lustige Politik. Der russische Staat sammelte Rubel wieder ein, indem er mit Privatisierung und Staatspapieren Gelegenheiten schuf, dass Leute, die noch auf Rubel saßen, sie loswerden konnten. Und zum anderen, die andere Seite der Rubelverknappung ist noch lustiger. Der russische Staat bezahlte einfach nichts mehr. Er druckte kein Geld und bezahlte nichts mehr. Er bezahlte die Staatseinrichtungen nicht mehr, die Gebietskörperschaften, das Militär wurde einfach nicht bezahlt. Er bezahlte Betriebe nicht, die Energielieferungen an den Staat machen. Und er bezahlte schon gleich die staatlichen Arbeitnehmer nicht. Politik der Rubelverknappung, der Inflationsbekämpfung. Den Auflagen, die machte, sowas. Also er sagt, es ist ihm nicht ganz klar, was ich jetzt sagen will, ob das das Interesse des russischen Staates ist, auf diese Weise das wirtschaftliche Desaster in den Griff zu kriegen, oder ob es das politische Interesse der westlichen Staatsfreunde des neuen Russlands waren, dass Russland so vorgeht. Und da sage ich beides. Es war schon ein politisches Interesse des Westens, dass Russland so und nur so vorgeht. Auf den Grund komme ich später mal zu sprechen. Aber es ist bei Russland da offene Türen eingelaufen. Die haben das gar nicht für das Verkehrte gehalten, sondern die haben diesen, was ich politökonomischen Unsinn genannt habe, das haben die wirklich als ihr politisches Programm des Gutmachens der russischen Marktwirtschaft gemacht. Es folgte ja auch ihrer Linie, mit der sie überhaupt eingestiegen sind. Der Staat muss sich, damit Marktwirtschaft geht, ist das Allerwichtigste, was der Staat tun kann, dass er nichts tut. Bestenfalls, hieß es jetzt, so lag diese politische Lesart des Kapitalismus-Desasters so nah. Bestenfalls hat der Staat eine Pflicht in Sachen Geldpolitik, Haushaltspolitik, Währungspolitik. Da steht ja hinten immer Politik dran. Ja, das darf der Staat wohl machen. Und das, was er da macht, ist sehr komisch. Er verpflichtet sich wieder, einen stabilen Außenkurs des Rubel durch seine Politik und seine Kasse sicherzustellen. Und er verpflichtet sich eben zur Inflationspolitik mit diesen merkwürdigen Maßnahmen der Rubelverknappung, welche einziehen, indem er ihnen Anlagemöglichkeiten versucht zu verschaffen und einfach keine auszugeben, keine in Zirkulation zu bringen, wo immer er der Käufer ist, der Bezahler ist. Bevor ich sage, was dann daraus folgt, wieder eine kurze Überlegung gemacht. Sachlich betrachtet sind diese zwei Maßnahmen, also politökonomisch mal betrachtet, sind diese zwei Maßnahmen schon wieder bloß die Wiederholung dessen, was dort los ist. Denn wenn ich sage, die Güte des Rubels, die liegt nicht in dem, was man in Russland mit ihm anstellen kann, sondern die liegt in seiner Austauschbarkeit gegen Dollar, und in Russland muss man das Zirkulieren, das Umlaufen des Rubels verhindern, weil das wäre bloß Entwertung. Dann habe ich auch in den Maßnahmen, die das Desaster rückgängig machen sollen, wieder bloß ausgedrückt, der Rubel ist kein Geld. Er bewegt nicht, er kommandiert nicht einen russischen Kapitalismus, der dieses Geld benutzt, der dieses Geld vermehrt, der dieses Geld dadurch, weil man es benutzt und vermehrt, gut macht, stabil macht, werthaltig macht und dann am Ende auch noch den Staat ernährt. Schon wieder, beide Maßnahmen drücken eigentlich bloß das aus. Bloß das Drollige ist, jetzt kommen wir zur Praxis. Der praktische Witz war, alle Beteiligten in und außerhalb Russland haben dieses Geldprogramm akzeptiert als eine Art Vertrauensbasis für eine kommende Marktwirtschaft genommen, das zerstörerische Wirtschaften fortgesetzt, prolongiert und haben dabei auch noch ein neues Resultat produziert, nämlich Schulden aller Art, der zweifelhaftesten und der härtesten Art. Wie geht das? Selbst russische Werktätige haben nicht alle Tassen im Schrank. Sie arbeiten weiter, als wäre nichts, warten dauerhaft auf Lohn. Monate, Jahre zum Teil warten die auf Lohn und arbeiten weiter, wenn sie dürfen. und spielen Russlands Gläubiger. Bis heute sitzen die Idioten da mit ihrem Helm und klopfen. Wir haben noch Gläubigerrechte bei dir, Jelzin. Zwischendurch fällt ihnen dann ein, sie müssten mal wieder arbeiten gehen. Dasselbe tun Unternehmen, deren Lieferungen an den Staat der Staat einfach nicht bezahlt. Sie stellen sich auf den Standpunkt Gläubiger und liefern. Übrigens wird bei denen jetzt die famose Geldpolitik, neue Geldpolitik der Rubelverknappung, als solche technisch zum Grund für zahlungsunfähig durch Bartergeschäfte, so Güteraustauschgeschäfte, wo aber schon auch Preise notiert werden. Einerseits ist fast die harmlose Variante und durch Wechsel. Und diese Wechsel, die darf man nicht verwechseln mit Wechseln im Kapitalismus. Da wird nicht, wie das im Kapitalismus üblich ist, mal auf Zeit oder eigentlich ständig, aber immer auf Zeit, Zahlung durch kommerziellen Kredit ersetzt, damit die Geldvermehrung flotter läuft und aus der wird dann hinterher auch gezahlt. Sondern hier ist der Wechsel nicht Ergänzung von Zahlungsfähigkeit von Kapitalisten, sondern Ersatz perfekter, eingetretener und dauerhafter Zahlungsunfähigkeit. Diese Wechsel sind Dokumente perfekter Zahlungsunfähigkeit, allerdings mit einem kleinen Witz, mit Zinsversprechen. Und deswegen, weil das diese Wechsel sind, werden diese Zettel immerzu mehr, während die Produktion und die Betriebszahlen weiter sinken. Banken. Manche werden sogar dafür extra gegründet. Banken konzentrieren diese Papiere der dritten Art und verallgemeinern sie sogar ein wenig als innerrussischen Zahlungsersatz. Sie konzentrieren sie und verallgemeinern sie und konzentrieren sie wieder und dann sitzen westliche Sachverständige da und wundern sich, dass diese Banken die Wechsel immer sammeln, dass sie lieber Wechsel durch noch mehr Wechsel ablösen lassen, als sie mal gegen die Betriebe zu vollstrecken. Naja, das ist so. Nur in Form dieser Rechtsansprüche auf Zins wächst da scheinbar ein Bankkapital. Während das Einsacken kaputter und zahlungsunfähiger Betriebe nur seine Substanzlosigkeit beweisen würde. Auf dem Papier, nämlich auf diesen Wechseln, werden diese Banken immer größer. Der russische Staat schließlich hat keine Steuern. Er ist auch brav, er druckt sich auch kein Geld. Er finanziert sich stattdessen intern in Russland erstmal bei Banken durch Staatsschuldpapiere und löst immer die Staatsschuldpapiere von gestern mit den Staatsschuldpapieren von heute ab. Deswegen laufen die immer kurzfristiger, vermehren sich immer rascher und haben immer höhere Zinsversprechungen. Ich habe schon gesagt, hier ist nicht Staatsschuldpapier Ergänzung von Geldeinnahmen aus der Gesellschaft, sondern Ersatz. Und man liest, 70% des gesamten Bankgeschäfts in Russland oder was dort Bankbusiness heißt, läuft nur in diesem Kreise. Staat, Banken, Zentralbank, Staat, Banken, Zentralbank. Mit diesen Papieren. Kredite an russische Betriebe vergeben die Banken so gut wie gar nicht. Ein Zwischenfazit von dieser Phase. Ja, in gewisser Weise gelingt da was. Das Misstrauen gegen den Rubel und seinen Wert spielt tatsächlich praktisch kaum noch eine Rolle. Kein Wunder, der Rubel spielt einfach keine. Aber auf der anderen Seite passiert was. Bei weiterlaufender Brachlegung von Produktion werden von Privaten, Banken, Unternehmen lauter zinstragende Rechtsansprüche auf kapitalistischen Reichtum akkumuliert, die in Russland überhaupt keine Substanz haben, ja, die überhaupt bloß deswegen entstehen, da haben sie ihre Quelle, dass sie prolongierte allgemeine Zahlungsunfähigkeit sind von Betrieben, Banken und Staat. Als kapitalistischer Reichtum lassen sich diese Papiere oder ließen sich diese Papiere in Russland nie realisieren. Sie ließen oder lassen sich als kapitalistischer Reichtum eines Privateigentümers wieder bloß realisieren, wenn man aus dem Geld flüchtet in den Dollar. Also auf Kosten des Devisenschatzes des Staates. Da ist dann auch immer mal wieder was fällig geworden. Ein paar Bremsen dafür gab es. Aus dieser Ecke ging es nicht ganz so leicht, in den Dollar zu kommen. Aber was fällig geworden ist schon mal was, auch aus dieser Ecke. Ich muss aber noch eine andere Seite des wunderbaren, prolongierten russischen Wirtschaftslebens erläutern. Es gibt nämlich andere Sphären des Wirtschaftens in und mit Russland, die produzieren gleich nur noch eins: Devisenverbindlichkeiten dieses Landes gegen das Ausland. Ein bisschen rollt der Rubel noch, und dort, wo er rollt, passiert genau das. Er rollt im Konsummarkt. Der handelt aber im Lande zu 70% mittlerweile und in Moskau zu 80% rein mit Importwaren. Wie geht der Konsummarkt? Die Händler übersetzen die Dollarpreise plus Aufschlag nach Staatsbankkurs in Rubelpreise, verkaufen an die, die sich solche Preise noch leisten können, und gehen sofort wieder aus den erworbenen Rubeln zurück in den Dollar gegen die Staatsbank, um diese Sorte Geschäft fortsetzen zu können. Sein Geschäft ist nur die Devisenverbindlichkeit Russlands gegen das Ausland produziert. Ein paar sogenannte moderne Unternehmen, russische Telekom und so, die dürfen mit Lizenz des russischen Staates, von wegen Modernisierung und so, sogar für so eine Sorte Geschäft im Ausland Dollarkredite aufnehmen, um halt den modernen Schrott da, Handy, piep, piep, dort aufzukaufen und in Russland zu verkaufen, dann wieder in den Dollar zu gehen, um dieses Geschäft fortzusetzen. Müssen sie ja auch, sie müssen ja jetzt mittlerweile Dollarschulden bezahlen. Russische Banken, sogar sowas hört man, machen bei westlichen Banken Dollarschulden, um mit diesen russischen Staatsanleihen zwischendurch zu spekulieren. Diese Sorte blühende Marktwirtschaft produziert nur eins, vom Standpunkt der Nation aus betrachtet jedenfalls, erhöht sie dauernd nur die Devisenschuld der Nation oder leert den Devisenschatz. Die andere Seite dieser Wirtschaftssphäre heißt, jedes Geschäft aus Russland heraus, dem es gelingt, auf dem Weltmarkt Dollar zu verdienen, tut einen Teufel, den Staatsschatz Russlands wieder mit Dollars aufzufüllen, indem man Dollar gegen Rubel tauscht und dann Rubel in Russland investiert. Auch das zum großen Teil mit Konzession des russischen Staates. Beispielsweise diese Rohstoffexporteure, die haben quasi gleich einen exterritorialen Standpunkt gekriegt, zugeteilt bekommen. Die verkaufen ihr Zeugs auf den westlichen Börsen gegen Dollar und halten den Erlös gleich auf Auslandskonten. Und das tun übrigens alle, auch die kleineren, denen es gelingt, aus Russland noch irgendein Stück sachlichen Reichtum auszuschlachten, um ihn gegen gutes Geld am Weltmarkt auszuverkaufen. Beides auf einmal übrigens. Die Außenschuld Russlands erhöhen und Devisenverdienste Russland vorenthalten. Machen diese paar famosen Direktinvestoren aus dem Westen. Die rücken gleich an mit einem Kredit, den sie im Westen genommen haben, importieren ihren Scheiß und haben dann vom russischen Staat die großzügige Erlaubnis, erstens im Ausland zu verkaufen und das Geld dort zu bewahren und zweitens war die Bedingung Gewinntransfer. Für die Nation Russland, merkt man, geht diese Prolongierung des Wirtschaftslebens, geht diese Prolongierung der Kombination von Unwirtschaft und Ausverkauf überhaupt bloß dadurch, dass regelmäßig ihre Devisenschulden beim Ausland prolongiert und ausgeweitet werden. Und das sind eben diese regelmäßigen Verhandlungsrunden gewesen mit Internationalem Währungsfonds und Weltbank und auch westlichen Banken in dem Pariser Club. Da muss man übrigens noch Folgendes schnell erwähnen. Diese Verhandlungsrunden der Prolongation und Ausweitung der Devisenschuld Russlands, die sind auch noch mal zu einer eigenständigen Quelle der Ausweitung geworden. Die politischen Kreditgeber, Internationaler Währungsfonds, westliche Staaten, haben nämlich als Vertrauensstiftung zur Gewährung neuer Kredite an Russland verlangt, dass Russland auf jeden Fall seine Altschulden alle anerkennt, ja sogar welche reaktiviert. Mittlerweile hat Russland nicht nur das neue antikommunistische Russland, hat nicht nur die Schulden der Sowjetunion aus diesem famosen friedlichen Osthandel sich auf die Schultern geladen, als Vertrauensstiftung für neuen Kredit, sondern man hört, die Zarenschulden sind sogar wieder reaktiviert worden. Und auf dieser wunderbaren Vertrauensbasis solcher Kreditvereinbarungen, was ist eigentlich da die Vertrauensbasis? Ein jetzt wirklich garantierter, dauerhafter Verschuldungsbedarf Russlands. Da haben sich dann auch westliche Privatbanken und Anleger am russischen Schuldenturm beteiligt und bereichert. Die haben sogar mit diesen internen Staatsschuldenpapieren, diesen GKO, von denen man jetzt so manchmal was in den Zeitungen liest, zwischenzeitlich spekuliert. Und auch ganz gut verdient dran. Damit haben die, die wirklich russische Binnenschuld gleich in russische Außenschuld verwandelt. Die stehen nämlich jetzt auf dem Standpunkt, sie hätten Dollar verdient. Sonst wären sie jetzt enteignet, wenn die Papiere verfallen. Nein, es produziert. Das bin ich deswegen nicht, man kennt doch die riesige Rechnungsweise des Kapitals des westlichen Körpers. Nur in Vorweit wird überhaupt auf ein Geschäftsmacherei, das hat Ja, wenn es mal so wäre. Nein, in dieser Phase. Achso, ja, Entschuldigung. Also sein Einwand dagegen, dass das Importgeschäft einen Brocken von mir immer bloß die Devisenverbindlichkeit der Nation mehrt oder den Staatsschatz leert, heißt, ein westlicher Kapitalist macht doch gar nicht solche Geschäfte mit einem Russen, dessen Zahlungsfähigkeit er doch sowieso nicht für solide befindet. Das ist aber nicht der Fall. Ich habe gesagt, in der Nation bilanziert sich das nur als Minus. Die westlichen Handyhersteller und T-Shirt-Hersteller und weiß ich da, Gamaguchi-Quatsch da, die machen ihr Geschäft an dieser Transaktion. Die verkaufen mit Gewinn an einen russischen Importeur, der den Dollarpreis bezahlt. Dann holt er sich mit seinem Gewinnaufschlag beim Russen gegen einen Gamaguchi seine Rubel und geht jetzt zur Staatsbank, tauscht die Rubel gegen Dollar ein, um dasselbe Geschäft weiterzumachen. Da haben sich zwischendurch hier ein paar Quatschproduzenten eine goldene Nase dran verdient. Aber von der nationalen Bilanz ist doch ganz billig. Es ist doch der Haken am Import. Von der nationalen Bilanz hat Russland bloß entweder gleich gutes Geld aus dem Schatz rausrücken müssen oder aber Schulden gegen sich aufgehäuft. Also Verbindlichkeiten mit Dollar zu bezahlen, aufgehäuft. Das weiß übrigens jeder anständige kapitalistische Staat. Deswegen, bei aller Freiheit der Marktwirtschaft, wird im erfolgreichsten Kapitalismus vom Staat eine Bilanz geführt. Import gegen Export, aufgeschrieben und drauf aufgepasst. Jetzt übrigens, den Witz muss ich loswerden an der Stelle. Jetzt, heute oder vor ein paar Tagen, ja, kommt mit einem Mal, jetzt wo es geplatzt ist, der Schwindel, kommt mit einem Mal ein Chefökonom der Deutschen oder der Dresdner Bank, dieser Herr Kohlhusen, und sagt, man kann doch nicht so früh mit freier Konvertibilität anfangen. Die Bundesrepublik Deutschland hat damit auch erst 1958 angefangen. Also ich wollte beides zeigen. Das Verhältnis ist das Tödliche. Auf der einen Seite findet diese so Sphäre blühender Marktwirtschaft statt, an der werden auch Russen reicher. Aber da werden auch hier viele reicher. Aber vom Standpunkt der nationalen Bilanz häuft diese Nation bloß Schulden auf. Und auf der anderen Seite hütet sich jedes Geschäft aus Russland heraus. Das mag ich gar nicht Export nennen. Export ist nämlich eine staatliche Fassung. Nein, jedes Privatgeschäft aus Russland heraus, dem es gelingt, auf dem Weltmarkt mit welchen Methoden auch immer Dollars rauszuschlagen, zum großen Teil mit Erlaubnis des russischen Staates, diese Dollars wieder in Rubel umzutauschen und damit den Devisenschatz der Nation aufzufüllen. Aber da macht gerade bei den Export, da macht sich doch gerade Geld, gewinnträchtig kalkulierendes Kapital gerade den Reichtum dort als nicht wertig behandelt. Das sieht man doch daran, dass wie dort darum kümmere ich zum Arbeiten und Ei dort. Und die andere Seite ist mir gerade deswegen nicht klar, wie weit Importgeschichten inwieweit das einerseits Mittel von Geschäften oder von involvierten Kapitalisten einerseits und Geschäftsmann andererseits ist und auf der anderen Seite die Devisenschuld des Staats, des Staates sich dadurch vermehrt. Nochmal wiederholen. Fällt dir eine bessere Frage? Ja, stimmt. Das waren jetzt ja auch zwei Fälle. Das eine ist, wenn was aus Russland heraus verkauft wird, das war ja, das macht, das nimmt dem russischen Staat eine umgekehrte. So ist es. Also erstens sagt er, warum der Import die Devisenschuld Russlands erhöht, ist ihm immer noch nicht klar. Warum das den Devisenschatz der Nation leert und dann auch noch zur Verschuldung im Ausland führt, ist ihm nicht klar. Ich kann es aber nicht anders sagen. Jedes Geschäft, das ein Importeur macht, der im Ausland gegen das dort gültige Geld einkauft, mag für ihn sich lohnen. Für den Staat ist es immer erstmal insofern ein zu beobachtender Punkt, weil er mit seiner Konvertibilitätsgarantie fürs Zahlen gerade steht. Die Bewegung ist eben so, wie ich sie geschildert habe. Der Importeur zahlt Dollars, vielleicht hat er sich sogar welche leihen dürfen, importiert das Zeugs nach Russland, verkauft es gegen Rubel und meldet über den Bankenapparat oder gleich bei der Zentralbank Rubelumtausch in Dollar an, um diese Sorte Geschäft weiterzuführen. Und damit findet Dollarabfluss aus der russischen Zentralbank statt. Realisiert Gewinn im Westen. Jetzt habe ich gesagt, und da habe ich es mir einfacher gemacht, beim Export, sagt er. Da schlägt er eine andere Erklärung vor als ich. Will ich erstmal das klar gemacht. Ich habe eine ganz billige Aussage über den Export gemacht. Die Aussage hieß, und jedem, dem es aus Russland, und da habe ich sogar locker gesagt, es ist mir mal kurz egal, auf welchem Weg, weil ich dieses Scheißwesen da, dass die keinen Wert produzieren, gedacht habe, habe ich schon erklärt. Aber jedem, dem es gelingt, etwas aus Russland rauszuschaffen, mit staatlicher Konzession oder auch an einer staatlichen Beaufsichtigung vorbei und einen Käufer auf dem Weltmarkt findet, der ihm dafür allen Ernstes, zu welchem Preis auch immer, Dollar oder D-Mark gibt, tut einen Teufel, wie gesagt, teilweise mit Erlaubnis des russischen Staates, diese Weltgeldverdienste wieder nach Russland zu schaffen, gegen Rubel zu tauschen, um einen Rubelkapitalismus zu betreiben und auf diese Weise den Devisenschatz der Nation wieder aufzufüllen. Beide Bewegungen zusammen heißen bloß Devisenabfluss und Devisenschuld ohne Deviseneinnahmen. Deine Erklärung kann man auch noch dazu nehmen. Der sagt jetzt, beim Export, bei den Preisen, die im Westen erzielt werden, machen sie netten westlichen Käufer auch noch sich zunutze. Was? Jetzt sagt er sehr marxistisch, die Dinger, die da verkauft werden, gar kein russisch produzierter Wert sind. Du kannst es auch konkurrenzmäßig ausdrücken. Natürlich machen die sich zunutze, dass da lauter Verkäufer auf dem westlichen Wertmarkt auftreten, den Hauptsache Dollar. Glattweg Erpressbarkeit beim Wieviel-Dollar aufmacht. Schleuderpreise gibt es da. Selbst die kleinen Leute machen so. Geh doch mal auf den Flohmarkt, diese Knalltüten da mit ihren geklauten Pinzetten. Das Argument ist jetzt wieder für die nationale Bilanz in gewisser Weise egal, weil der russische Staat hat von dieser Sorte Verkäufen, das war mein Argument, in seiner Bilanz gar nichts. Insofern kann es ihm sogar in gewisser Weise egal sein, ob die Verkäufer bloß ziemlich wenig Dollars kriegen. Die Fortsetzung eines solchen Wirtschaftslebens war mein Argument. Die Fortsetzung eines solchen Wirtschaftslebens geht also nur, wenn der russische Staat dieses Versprechen, wie geht das Wirtschaftsleben, er garantiert immer, dass Rubel in Dollar tauschbar ist. Er steht für die Devisenschulden der Nation ein, wenn er dafür eine Quelle auftut, die er nicht hat. Also nimmt er Kredit auf und er kriegt ihn erstmal von den politischen Kreditgebern im Westen eingeräumt mit der unzüchtigen Bedingung, für jeden Kredit, den er aufnimmt, muss er sich gleich das Zehnfache an schon vorhandenen Schulden aufschreiben lassen. Jetzt bläht auch das die Außenschuld nochmal auf. Und auf der Basis, na, der wird garantiert Kredit brauchen, steigen dann auch noch die Privatbanken ein. Und die machen sogar solche Kunststücke, diese kurzfristige russische Staatsschuldpapiere zu kaufen, wenn sie fällig sind, einzuwechseln, den Zins mitzunehmen. Dann haben sie auch noch diesen internen Schuldenschwindel, diesen substanzlosen internen Schuldenschwindel zu einer Außenverbindlichkeit dieser Nation Russland gemacht. Das macht übrigens gerade einen Knatsch aus. Weil da sind einige noch nicht wieder umgedollert worden und jetzt brüllen die Anleger bei der Krise: Enteignung, Enteignung. Machen wir mal eine Bilanz drunter. Dann haben wir die wirklich gültige kapitalistische Weltmarktbilanz dieser wunderbaren Einführung russischer Marktwirtschaft. Und die kann man glattweg in der Zeitung lesen. Die Bilanz heißt, neulich hat es der Eichwede plötzlich mal für nützlich befunden, sowas mal zu sagen. In dieser Zeit sind aus Russland 300 bis 400 Milliarden Dollar rausgewirtschaftet worden. Irgendwo sind sie jetzt auf westlichen Konten und vermehren das westliche Kreditkapital. Und gleichzeitig steht gegen die Nation Russland die schon genannte Summe von 194 Milliarden Dollar aufgelaufener Schuldverbindlichkeit dieses Staates bei westlichen Kreditgebern. Jetzt kommt aber trotzdem ein Rätsel. Ich weiß nicht, ob du in diese Richtung immer ein bisschen bohrst. Das geht mit einer und auf eine Nation. So ein Kredit geht mit einer und auf eine Nation, in der immer weiter Reichtum brachgelegt wird, statt sich in Kapital zu verwandeln. Und in einer Nation, in dem Staat, Banken und Betriebe immer nur Dokumente ihrer Zahlungsunfähigkeit prolongieren und anhäufen. Und damit stellt sich natürlich die Frage, warum und wie gibt es darauf westlichen Kredit? Der nächste Punkt. Vorher noch eine Klammerfrage. E-Mode. Zeit und Ich habe vorher noch eine Frage zu dem Lohn, wo du gesagt hast, die kriegen 2, 3 Monate, ein Jahr lang keinen Lohn. Neben der Frage, warum sie hingehen, wovon leben die denn tatsächlich? Es kann doch nicht jeder irgendwie parallel eine Datscha haben. Das geht doch bei einem Frau nicht. Also mir ist der Eichel hat ja auch eine interessante Zahl gesagt. Wovon leben eigentlich die zu leben? Der Eichel hat ja auch eine interessante Zahl gesagt, wird ja heute auch jemand erzählt. 70% oder ist ja auch egal wie viel. Von all dem, was man normalerweise unter Geschäftsverkehr oder Austausch von Waren irgendwie bezeichnet, läuft ganz getrennt von diesem sogenannten Rubelverkehr. Also wenn Leute, auch darunter fällt auch auf die Versorgung der Waren. Also die Zahl, dass 70 oder 80% aller gefressenen Nahrungsmittel aus dem Westen kommen, das kann unmöglich sein. Also wenn das stimmen würde, dann wären tatsächlich entweder alle Dollar-Millionäre oder Einkommensbezieher oder die müssten sonst wo was gesprungen haben. Die Zahl geht nur für Moskau. Ja eben, die geht nur für Moskau. Also ganze Regionen sind doch vollkommen abgeschnitten von diesem Bereich. Wenn der Jonas gesagt hat, die Verrückten, die gehen immer noch in ihren Betrieb, weil sie so gewohnt sind und manchmal fangen die an zu streiken. Ja. Naja, gut, man kann sich ja auch im Standpunkt stellen und sagen, wenn es so ist, dann nehmen wir die Sache selbst in die Hand. Das wollen sie wohl nicht. Das ist schon das Verrückte. Das andere ist doch, dieser ganze Bereich, der jenseits des Geldes sich als einfacher Tausch, Vatergeschäft und sonstige vollzieht, dann sind die halt Teil davon. Wer in den Betrieb weitergeht, hat immerhin die Möglichkeit, vielleicht einen Kühlschrank zu kriegen, den er produziert, damit er was machen kann. Also all diese Formen, die entstehen darüber, dass das Geld zwar der Maßstab von einem ist, aber als Geld und auf der anderen Seite die Lohnarbeit auch nicht so durchgesetzt ist. Gibt es halt alle Formen von organisierten sich was holen, über den Betrieb sich was holen. Oder die andere Alternative, man bleibt halt aus dem Betrieb fern und versucht auch allein die Sache zu bewerkstelligen. Aber man muss zwei Sachen sagen. Einerseits ist es so, manche, die werden von den Betrieben an ihren Bartergeschäften zum Teil beteiligt. Da sind diese ergreifenden Geschichten, für einen Monat arbeiten in einer Stahlfabrik, bekommt der Arbeiter 15 Büstenhalter ausgezahlt. Und dann stellt er sich an die transsibirische Eisenbahn und probiert sie gegen Turnschuhe von Chinesen zu tauschen. Das ist die eine Seite, so ein Quatsch gibt es dort. Die haben sie nicht alle, die Jungs. Die andere Seite ist aber, es leben einfach immer weniger davon. Das wird statistisch bilanziert in einem Rückgang des Durchschnittslebensalters der Russen um 10 Jahre. Die Männer sind jetzt bei 54,1. Und das sind die Berichte, wo sowas nicht geht, diese Wurstelei. Da krepieren die Leute, in der Armee verhungern Rekruten. Neulich erzählt mir einer in Jakutien. Diese Priester da, die sind wieder aus den Hütten geholt worden und die bringen den Kindern das Schießen mit Pfeil und Bogen bei. Weil erstens gibt es nichts zu kaufen, zweitens hätten sie dafür kein Geld, das ist ja auch ein bisschen übertrieben schon. Viertens sind aber auch die Patronen ausgegangen. Also wird wieder mit Pfeil und Bogen gearbeitet. Es ist die andere Seite. Dort wird massiv einfachste Reproduktion von den kleinen Leuten unterbleibt. Gierige ist, ja. An der Stelle hat die Einführung des Kapitalismus in Russland die geringsten Probleme zu bekämpfen. Die scheinen die kleinste Schwierigkeit dafür abzugeben. Ich kann auch nochmal sagen, das, was es überhaupt als eine sogenannte Gewerkschaft gibt in Russland, das ist eine verrückte Form. Eine Gewerkschaft, das unterstellt ja ein Verhältnis zur anderen Seite. Das unterstellt ja Adressaten. Ein Staat und Kapital, die sind ja angewiesen, von denen will man ja auch was. Sich da als Gewerkschaft hinzustellen, ist schon etwas verrückt. Von wem will man da eigentlich was haben? Wer soll da eigentlich der Ansprechpartner sein? Der Staat sagt, der Rubel, den gebe ich nicht aus, da was ich was Besseres mit, den sage ich mir nicht ein, weil ich mein Dollarverhältnis darstellen will. Ja, und die Betriebe werden das nicht gemacht. Also das ist schon eigenartig, jetzt zu sagen, die Gewerkschaft, darauf kommt es an. Deswegen kann man wirklich nur einen runden Platz geben und mit dem Kopf davon laufen. Daran merkt man, was der reale Sozialismus angerichtet hat. Dieses Volk erwartet. Mitten beim Hungern erwartet's. Setzt einfach darauf, dass die Zuständigen zuständig sind, obwohl die nichts gebacken kriegen. Obwohl sie, wenn überhaupt, die Einzigen sind, die ab und zu noch mal was gebacken kriegen, wo noch wenigstens ein Reifen rauskommt. Gut, das sind die zwei Antworten. Warte mal, ich will noch eine Ergänzung machen. Aus dem ganzen ersten Teil des Referats hätte man übrigens auch den Schluss ziehen müssen, dass sie auch mit Lohn nicht leben können. Jawohl. Deswegen finde ich die Frage eigentlich, fällt hinter den ganzen ersten Teil zurück. Mit Lohn nicht leben können aus den beiden Gründen. Erstens, weil die Koffer voll Geld, die von Moskau nach Vladivostok transportiert werden, auf dem Weg schon wieder 80% ihres Wegs verlieren. Und wenn sie dann angekommen sind, kann man mit ihnen nichts mehr kaufen. Ja. Im Übrigen ist das ja eine Sache, die Marxisten eigentlich nicht nur aus der Ruinenwirtschaft in Russland kennen. Das Lohn als Lebensmittel hierzulande auch nicht kaufen. Das weiß man sogar vom prosperierenden Kapitalismus. Also muss man mit dieser Frage schon ein bisschen vorsichtig sein. Vor allen Dingen ist es ja vorhin gesagt worden, das ist eine Lieblingsfrage der bürgerlichen Journalie, die eigentlich immer so umgekehrt zum Ausdruck bringen will, naja, man sieht doch, von Lohn kann man prächtig leben. Ja, Irrtum. Also aufpassen mit der Frage. Ich möchte aber noch ein bisschen fortsetzen, und zwar deswegen, weil die Klärung des Falls ist ja noch nicht abgeschlossen, der jetzt eingetreten ist. Ein Zwischenkapitel muss ich aber jetzt machen. Was war denn überhaupt, wie geht denn das überhaupt? Warum gibt es denn diese Prolongierung durch westlichen Kredit? Und da wieder aufgemerkt, die westliche Kreditierung Russlands wird zwar in der ökonomischen Form eines normalen internationalen Kreditgeschäfts zwischen Nationen abgewickelt. Sie beruht aber, das ist meine Behauptung, die ich zeigen will, sie beruht aber erstmal ganz und gar auf einem politischen Willen der westlichen Staaten und ihres Geschöpfs Internationaler Währungsfonds. Das politische Interesse, dass da die Basis für dieses Kreditieren und dann auch das private Kreditieren stiftet. Das politische Interesse des Westens bestand darin, erstens den antikommunistischen Willen des neuen Jelzin-Staates und seinen Gutwill gegenüber den Mächten des kapitalistischen Weltmarkts haltbar zu machen. Haltbar zu machen gegen den Bankrott, den dieser Kurs in Russland anrichtet. Jede Sorte sogenannter Rückfall sollte vermieden werden. Jetzt merkt man übrigens, wie sich mit dem vorhin zusammenschließt. Was waren die Kreditauflagen? Bloß nichts anderes als Geldpflege. Jede Sorte sogenannter Rückfall sollte vermieden werden. In Wahrheit, was heißt da schon Rückfall? Vom Kommunismus hat da sowieso keiner geredet. In Wahrheit ging es darum, jede Sorte nationale Selbstbesinnung und Selbstbehauptung sollte vermieden werden. Und zweitens spekulierten die westlichen Staaten, so sind sie unter anderem auch auf Kredit gekommen, zweitens spekulierten die westlichen Staaten auf eine politische Lehre, auf eine wirtschaftliche Wirkung der Kreditabhängigkeit in Russland. Das sollte Russland dazu anhalten, die wirtschaftliche Erbmasse der Sowjetunion und damit so etwas wie die potenzielle ökonomische Machtgrundlage dieser Nation. Mit dem Argument, wir müssen Kredite bedienen, dazu herunter umzugestalten, dass man sich eben auf so etwas wie ein paar Devisenbringer runterorganisiert. Runter zu gestalten auf ein paar devisenbringende Rohstoffquellen und Hilfsdienste am kapitalistischen Weltmarkt. Das war die Spekulation. Auf dem Wirtschaftsweg sollte der neue Kurs dieser Nation nicht nur politisch haltbar gemacht werden, sondern auch unumkehrbar gemacht werden. Die Mittel dieses Landes sollten sich tatsächlich Zug um Zug beschränken auf das, was verlogen immer der potenzielle Reichtum Russlands heißt. Deswegen wurde mit politischem Kredit Russland eine Umkehrung der im Weltmarkt gültigen internationalen Kreditverhältnisse erlaubt und ermöglicht. Mit Umkehrung meine ich, Russland betreibt nicht im Land eine Kapitalvermehrung, tritt dann mit deren Produkt am Weltmarkt an und verdient sich dort Weltgeld und auch Kreditwürdigkeit und Kredit. Das ist das normale Verhältnis, an dem es hängt, ob eine Nation überhaupt Kredit kriegt. In Russland ist eine Umkehrung ermöglicht worden. Dollarkredit überspielt, übertüncht, dass diese Nation gar keine kapitalistischen Geldquellen im Lande hat und hält den vorhin erläuterten fortlaufenden Schein eines nationalen Staatshaushaltes und eines nationalen Wirtschaftslebens in der irrwitzigen Weise, wie es beschrieben ist, aufrecht. Dass der Westen das und übrigens auch nur das mit seinem guten Kredit betreibt, auf das nur das komme ich nachher nochmal zu sprechen, hat aber eine Gegenseite im Westen, hat eine Gegenfolge im Westen. Dafür weitet der Westen seinen guten Kredit aus. Bei ihm, in seiner Rechnungsweise, in seinen Institutionen, ist das echter Kredit, wie Kredit auf Geschäft. Ist das Bestandteil des westlichen Finanzkapitals mit gültigen Zinserwartungen. Das steht in den Guthaben der Bilanzen westlicher Banken. Die Erträge daraus gehen ein in die Rechnung westlicher Banken, wie sehr sich das Finanzgeschäft an der Welt lohnt. Gehen ein in die Rechnung, zu welchen Konditionen sie überhaupt auf der Welt Kredit vergeben. Das hat die Merkwürdigkeit an sich, dass dann die Kreditvergabe an Russland auch vom Westen aus ein wenig prolongiert werden muss. Es muss dann auch der Schein eines zahlungsbereiten Russland und der Schein einer werdenden Zahlungsunfähigkeit und der Schein einer werdenden Zahlungsfähigkeit dieses Landes aus einer entstehenden Marktwirtschaft gewahrt werden. Das ist nämlich der Beweis für die Bonität des ausgeweiteten Kredits. Jetzt kommen wir zu der Frage, was ist denn jetzt passiert? Das ist jetzt geplatzt. Bei der Frage, warum ist es geplatzt, möchte ich zwischen Grund und Anlass unterscheiden. Der Grund, warum das platzt, der liegt doch schon im Ausgangspunkt fertig vor. Die internationale Kreditaufblähung und schon gleich diese innerrussische Schuldenschwindelei, die kommt eben nicht zustande für eine Erweiterung und Förderung von Gewinnquellen in Russland, sondern weil Russland keine solchen Gewinnquellen hat und politische Folgen aus dem Bankrott nicht eintreten sollen. Und wenn dann auch noch der Westen im innerimperialistischen Welt- und Kreditmarkt was zu bemerken hat, dann ist die Sache fertig. Wenn er da im innerimperialistischen Weltmarkt lauter Abrechnungsfälle hat, dass dem großen internationalen Kreditkapital auch im kapitalistischen Asien, sogar in der kapitalistischen Großmacht Japan, nicht hinreichende Gewinnquellen zur Bedienung mehr gegenüberstehen. Wenn sich der Kapitalismus mal wieder in diese Lage der Überakkumulation hineingewirtschaftet hat, ja, dann heißt es, jetzt kann Russland nicht mehr geholfen werden. Die Wahrheit ist, dann ist der Westen in der Lage, er muss sich selbst helfen. Dann ist er nämlich in der Lage, sein Kredit und sein Kreditsystem ist prekär. Zum Anlass dieses Platzens möchte ich aber auch noch kurz was sagen, weil es ein bisschen komisch ist. Es entbehrt nicht der Komik. Der Anlass war nämlich ausgerechnet die Reformfreude in Russland. Ausgerechnet diese mutige, wie es jetzt heißt, und konsequent marktwirtschaftliche Reformregierung Kirienko hat in wunderbarer Zusammenarbeit mit dem internationalen Steuern finanzieren. Was kam raus? Steuereintreibung führt bestenfalls zum offiziellen Bankrott von Betrieben. Und dann kann der Staat bestenfalls wertlose Sachwerte konfiszieren. Da hört man von Abtransport von Schreibmaschinen und so. Das ist das beste Ergebnis, wenn die Steuereintreibung nicht schon gleich an gar nicht vorhandener Steuerhoheit scheitert. Also deckt der Mann auf. Nix Steuern, nix Hoheit. Zweite Auflage. Diese Explosion der internen Staatsverschuldung mit diesen kurzfristigen Anleihen muss mal ein bisschen gestoppt werden. Das sollte der Kirienko machen, das wollte er dann auch machen. Was hat er gemacht? Er hat den Gläubigern dieser Anlagen zur Ablösung Langläufer, langfristige Staatsanleihen mit niedrigeren Zinsen angeboten. Folge: Die haben sofort die Papiere auf den Markt bei jedem Kurs geworfen und wollten bloß nicht die neuen haben. Was kommt raus? Was deckt der Mann auf? Die Lage ist die, Zinsen soll Russland, der Staat, schon zahlen. Aber der kann doch nicht langlebige Kreditwürdigkeit erwarten. Er hat keine. Tuch aufgedeckt. Drittens, der internationale Währungsfondskredit sollte für was reserviert werden und der Kirienko wollte ihn auch für was reservieren. Nämlich eben nur für die Aufgaben des Devisenschatzes der Nation. Zur Sicherung von Auslandsschulden und zur Pflege des Austauschkurses Rubel-Dollar. Und dann muss ausgerechnet der internationale Währungsfonds mit Zweifeln ausplaudern. Der Kredit ist noch gar nicht richtig geflossen. müssen die in die Welt hinaus posaunen, warte mal, mein frischer Kredit ist ja schon verbraucht, ehe er überhaupt da ist. Er plaudert also aus, dass hier neuer internationaler Kredit bei Russland bloß den alten bezahlt und bloß das alte Auflagenprogramm des Internationalen Währungsfonds wieder bezahlt. Eine Fußnote, sogar ein kleiner Erfolg westlicher Bewirtschaftung Russlands versaut in dieser Lage die Stimmung. Die Mobilisierung auch noch Russlands für den Weltenergiemarkt, Öl und Gas, hat nämlich schwer beigetragen zum permanenten Sturz dieser Rohstoff- und Energieträgerpreise. Und in der Lage versaut es die Stimmung. Es wird aufgedeckt, der hat keine Quellen, dieser Staat. Dann ist der Schein zerstört. Dann platzt die Blase. Wenn es das nur wäre. Das Ergebnis, obwohl es bloß ein Schein war, ist sehr handfest. Das ist mein letzter Punkt. Aber stopp mal. Also die ganzen Argumente, die jetzt drauf gingen, zu sagen, es wird aufgedeckt, dieser Staat hat gar keine Einnahmequellen und dann platzt der Schein. Das hat vorher irgendwie ausgeführt, also zumindest von den westlichen Kreditgebern, IWF und so weiter, also die den Kredit aus ganz anderen Gründen gegeben haben, nämlich aus politischen Kredit, war das doch der bewusste Ausgangspunkt. Ja. Weiß ich nicht, was das Aufdecken von dem, was alles schon gewusst habe, jetzt irgendwie bewirken soll, als das wäre jetzt der Auslöser der Krise. Vielleicht wird ja noch, wenn man jetzt sagt, was wird alles aufgedeckt? Jelzin als anerkannter Präsident mit seiner Regierung verfügt über wenig Autorität, sprich Souveränität im eigenen Land. Ob er noch weit über Moskau hinaus öffnen kann, weiß man nicht. Auf jeden Fall weiß man, dass Provinzfürsten eigene militärische Abteilungen haben, eigene Steuerhoheit haben und Steuern schon seit langem gar nicht bezahlen oder irgendwelche Abgaben. Keine Steuerhoheit haben, heißt doch, man hat keinen Zugriff auf seine Nation. Das ist ja mehr als, die können nicht zahlen, weil sie nichts haben. Erstens wollen sie nicht zahlen, die zahlen nicht, man hat eine Steuerpolizei, die hetzt man auf die Leute, die gehen nur zu den Leuten hin, wenn sie beteiligt werden an den Steuern, die es nicht gibt und so weiter. All das sind doch Momente mit der Feind, mit inneren, hoheitlichen Souveränität, der Souveränität. Punkt 1. Punkt 2. Die Quelle seines Staatshaushalts, haben wir gesagt, ist eine, die außerhalb des Landes, also die Kreditierung durch den Imperialismus mittels die Mittel. Kann man noch, sein Militär selbst lässt das verhungern. Also, wenn man jetzt sagt, was wird alles aufgedeckt? Ich finde, ein wenig wird auch aufgedeckt, dass man, wenn man immer sagt, die russische Nation, der russische Staat, was ist denn jetzt eigentlich noch der russische Staat? Vielleicht hat er sich ja selbst entlarvt als eines, was schon immer welche behauptet haben, so ganz viel mehr als eine Machtklicke, die vom Westen anerkannt ist und in Moskau sitzt. Vielmehr ist der Jelzin vielleicht doch nicht. Der Clinton-Besuch, meine ich, der gerade da reinfiel, der hat etwas Eigenartiges. Wen hat Clinton eigentlich besucht in Moskau, in Russland? Das war nicht ganz auszumachen. Außer, dass man gemerkt hat, er hat sich mit potenziellen Konkurrenten um die Macht, die jeweils schon gewisse Machtpositionen als Provinzfürsten, als Machtklicken innehaben, getroffen und nachgefragt, wie sieht's aus? Auch da war er nicht entschieden, besucht er den Jelzin, besucht er den Lebedev, wen besucht er nun eigentlich? Den russischen Staat, die russische Regierung, war etwas schwierig auszumachen. Aber du bist jetzt schon ein bisschen im nächsten Thema drin. Sie probieren jetzt doch noch irgendwas daraus politisch zu machen. Ja, Ihre Frage war ja, ich habe sie noch nicht ganz verstanden, wo ist sie genau angesiedelt? Warum fliegt es der Schein jetzt auf, wo doch ganz klar war, dass es ein Schein war oder so, ne? Haben Sie aber übersehen, dass ja die Wahlsachen sind, ob der Kredit aus politischen Gründen vergeben wird von dem IWF im Auftrage der G7 oder was? Das ist eine. Und dass es der Kredit ist und die Soldatenspiele, die den Auftrag des Imperialismus in Russland erfüllen sollen, hat halt eine eigengesetzliche Verwendung. Da arbeitet eben der Kredit in Russland und sind bedient. Und da führt das zu, was Jonas sagt. Dass der Kredit als solcher darunter leidet, wie jeder Kredit auf der ganzen Welt, dass es ein Überangebot von anlagesuchendem Kapital gibt und alles, was als Signal wirksam wird, dass diese Anlage da scheiße ist, auch auf die zurückwirkt. Die ganze Ausgangslage, zumindest von den IDF-Krediten, die lag doch darin zu sagen, die ganzen privaten Spekulanten gehen deswegen überhaupt dorthin, weil klar ist, dass es ein politisches Interesse an diesem Laden gibt und das die Grundlage der Kreditierung ist. Dann muss sich schon irgendwie etwas an diesem Urteil geändert haben, dass man jetzt vom IWF aus sagt, dieser Laden kriegt keinen Kredit mehr und nicht, dass man jetzt plötzlich entdeckt, Russland hat doch gar keine eigenen Einnahmequellen. An dem Punkt habe ich. Ja, es ist trotzdem richtig dein Schluss. Weil der Ausgangspunkt, den du ja selber benannt hast, aus politischen Gründen stellt man diesem Land Zahlungsfähigkeit zur Verfügung. Das ist dann erstmal Zahlungsfähigkeit im ökonomischen Sinne. Ja. Wenn dann Finanzer darauf spekulieren, aus dieser Zahlungsfähigkeit noch ihrerseits ein Geschäft zu machen, also einen IWF-Kredit von der Deutschen Bank, der damit ergänzt wird, dass die Deutsche Bank zum Beispiel diese kurzfristigen Staatsanleihen aufkauft, dann spekuliert sie auf ihre private Ausnutzung der von politischer Seite gestifteten Zahlungsfähigkeit. So, dann geht sie vom Ausgangspunkt her zwar mit einem, sag ich mal, mit einem hohen Risikobewusstsein rein, aber sie setzt auf das Gelingen der Operation. So, und dann ist aber auch immer auf der Matte, den Fall abzuluxen, wo diese Zahlungsfähigkeit, die sich da nutzen lässt, erlischt. Ja. Also sind dieselben Geier, die auf die Nutzung dieser Zahlungsfähigkeit spekulieren, beständig im Startloch dieses Geld wieder zu verlassen. Und mehr haben sie nicht gemacht. Lass mich noch eine Sache ergänzen, Gisela. Die Spekulationsgrundlage war das Vertrauen, dass beide Seiten am Schein der Zahlungsfähigkeit. So ist es. Das wäre sowieso schon immer geplatzt, wenn der IWF gesponsert hätte und die Russen gesagt hätten, wie sind dein Wasser und Boden. Ja. Die haben gesagt, waren die andere Seite, das komplementäre Gegenstück zu dem, was der IWF wollte. Die haben von sich aus immer erklärt, ja, dann sind wir zahlungsfähig. Und alle haben gewusst, so wird der Schein von Zahlungsfähigkeit aufrechterhalten. Dass diese beiderseitige Erklärung ist die Grundlage für die Spekulation auf das Geld. Und dieses von der einen Seite, so wie erklärt worden ist, offenbar gemacht worden und aufgekündigt. Jawohl. Also ich versuche es nochmal, indem ich nochmal sage, wie ich mir das Verhältnis von Grund und Anlass zusammenreime. Vielleicht hilft das was auf deine Frage. Als Grund habe ich gesagt, das war natürlich von Anfang an erstmal eine Blase. Jetzt ist aber bei die Blasenbildung in der Weltwirtschaft ein bisschen prekär geworden. Die Verhandlungen über die letzte internationale Währungsfonds-Tranche an Russland standen in einem Weltfinanzmarkt drin und auch in einem internationalen Währungsfonds-Engagement drin, wo die schon bei kapitalistischen Staaten das Problem hatten, den Kredit zu retten. Das ist aber auf der einen Seite ein Grund, ihn zu geben an Russland. Das ist die Dialektik von Was ich vorhin gesagt habe, man macht es aus politischem Grund, dann ist es aber ein Kredit, dann braucht der Kredit selber Vertrauen. Also Prolongierung. So, jetzt zu meiner Überlegung zu Grund und Anlass. Trotzdem hat der Internationale Währungsfonds in den Verhandlungen natürlich den Standpunkt eingenommen, wenn er schon so schwere Fälle von Vertrauensstiftung am Hals hat, dann kommt es ihm noch ein bisschen schärfer drauf an, dass sein Gegenüber, Russland, was für die Vertrauensstiftung als pflichtbewusster Schuldner, als ordentlicher Wirtschafter tut. Also hat er diese Forderungen gestellt. Zeigt mal, dass ihr Steuern habt. Zeigt mal, dass ihr nicht so haltlos mit euren Staatsschuldpapieren umgehen müsst. Konzentriert euch mit eurem Staatsschatz auf die wichtigsten, mit unserem Kredit auf die wichtigsten Aufgaben des Devisenschatzes. Und jetzt findet der Erknalltütenmannschaft vor, die das tut. Und indem sie es tut, einen einzigen Beweis der Untutbarkeit abliefert. Aber in diesem Punkt hat sich doch nichts geändert zuvor. Also das meine ich, weißt du, das ist sicher so, was du sagst, das stimmt. Ja? Aber dass das jetzt der neue Punkt der Entdeckung wäre, wo sich dann was entscheiden würde, dass der IWF plötzlich sagt, das macht seinen Kredit schlecht. Das leuchtet mir nicht ein. Aber weißt du, was bei dir der Fehler ist? Also erstens finde ich, ist der Fehler bei dir, dass du mehr erwarten willst als einen Anlass fürs Platzen. So ist es. Jetzt willst du ja noch einen Grund. Dabei haben wir doch schon vom Ausgangspunkt gesagt, die ganze Transaktion, dass der Kredit trotz der, also dass ein Kredit, der immerhin das Versprechen des Schuldners ist, ein Kapital mit Zins zurückzuzahlen, also eine ökonomische Beziehung, dass der gegeben wird, obwohl der Ausgangspunkt ist, das kann dieses Land überhaupt nicht, weil es keine Quellen hat, dann ist der Grund damit fertig. So, dann braucht es nur noch einen Anlass. Jawohl. Und du suchst mehr. Und zweitens habe ich ein wenig den Verdacht, dass du hast da alternative Theorie im Kopf. Die Leute, also vielleicht kannst du ja mal selber erläutern. Ich habe rausgehört. Ich habe rausgehört, dass du eine gewisse Zielstrebigkeit in dem Anwürgen des russischen Kredits als Grund annimmst. Das, wenn deine alternative Idee in diese Richtung geht, dann müsstest du das mal ein wenig erläutern. Ja, ich weiß es noch nicht. Also ich habe mir nur gedacht, es kann auf alle Fälle nicht so sein, dass das Ganze so abgelaufen ist. Klar, ein gewisser Anlass in der Phrase war, dass private Anleger diese Umschuldungsaktion, die notwendig gewesen wäre für kurzfristige Darlehen, nicht mehr mitgemacht hat. Klar. Und dann akute Zahlungsschwierigkeiten aufgetreten sind und die letzte IWF-Tranche dann nicht mehr bewilligt worden ist. So. Ja, nun, und nein, du sagst das so nach. Das ist halt einer von den Anlässen. Notwendige Umtransaktionen des Kredits von kurzfristig auf langfristig notwendig waren und da einige private nicht mitgemacht haben. Denn hochoffiziell ein Staat sagt, der wohlwissend, dass sein ganzer Haushalt an diesem IWF und Verschuldungszeug hängt, einfach sagt, ich bin zahlungsunfähig im Augenblick. Das ist doch jetzt erstmal ein Moment, wo man nicht sagen kann, das ist eine irgendwie technische Umwandlung. Das haben die Spekulanten irgendwie schon mitgekriegt. Dass hier das erste Mal der russische Staat, weil er halt die Sache der IWF ist, auch meinte, wenn er schon 3 Jahre lang seine Dollaranbindung im Rubel gemacht hat, dann könnte er das vielleicht mal an der Seite was machen. Ja, dann haben sie ihn auf das zurückgeführt, was er ist. Natürlich haben das die Spekulanten mitgekriegt, aber verstehst du, der IWF hatte doch bisher immer einen eigenen Grund, diese Sorte von Kredit zu sichern. Und jetzt sagt er, nein, er tut es nicht mehr. Das ist doch der Punkt, den ich da zu erklären ist an der Stelle und nicht, weil jetzt richtig offenbar geworden ist, dass sie zahlungsunfähig ist, sind und weil sie über sowieso keine Quellen verfügen. Deswegen ist doch klar, dass sie jetzt. Du hast aber gar nicht recht, noch nicht mal mit den Fakten. Die haben am 13. Juli einen 22 Milliarden Kredit für Russland, hat der IWF freigemacht. Neuen Kredit, 18 Milliarden davon sollten noch in diesem Jahr fließen. 4,3 Milliarden sollten noch bis Ende September geflossen sein. Das war überhaupt nicht der Standpunkt. Ihr kriegt keinen Kredit mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, nachdem es gecrasht ist. Trotz der neuen Tranchen. Und du darfst auch, also du darfst echt. Das ist irgendwie eine komische Debatte, weil ihr tut so, als ob der IWF quasi ein Betroffener von davon ist, dass jetzt. Ja, und dann ist das meinetwegen der Punkt. Mir leuchtet nicht ein, dass die Debatte so rumgehen soll, dass das die Erklärung sein soll, dass man sagt, der IWF, der im Ausgangspunkt einen ganz eigenen politischen Grund hatte für die Kreditierung dieses Landes. Der ist jetzt umgekehrt im Resultat ein Betroffener davon und in dem Sinn eine abhängige Variable davon, dass die Spekulantenwelt sich entschlossen hat, diesen Schwindel nicht mehr mitzumachen. Die Gründe dafür und so, das ist ja alles einleuchtend, ja? Gut, aber dass man sagt, die sind jetzt einfach, weil die gegen den spekuliert haben, konnte der IWF doch auch nicht mehr anders. Das hat doch kein Mensch behauptet, sondern behauptet worden ist, dass trotz der weiteren Prolongierung des politischen Kredits für Russland eine Kumulation von Misstrauensgründen dazu geführt hat, dass die Finanzer trotzdem gesagt haben, sie trauen den Braten nicht mehr. So, jetzt ist nicht behauptet worden, der IWF kann irgendwas nicht, sondern behauptet worden ist, damit steht der IWF-Kredit vor einer völlig neuen Situation. Übrigens in Klammern bemerkt, kann er manches wirklich nimmer, weil die Amis keinen neuen bewilligen und es gibt in den Topf nur noch 15 Milliarden. Ja? Das sind Klammern. Das war auch ein Punkt, der die Finanzer ein wenig misstrauisch gemacht hat. Gut, aber das am Rande. Jetzt steht der IWF in der Tat vor einer neuen Situation oder von mir aus die ganze G7. Jetzt müssen sie nicht mehr mit Kredit einen noch vorhandenen Kredit Russlands aufrechterhalten, sondern sie müssten den geplatzten Kredit Russlands durch frisches Geld ersetzen. Sie müssten Russland also ernsthaft rauskaufen. Und da können sie sich mit Dimensionen von 22 Milliarden Dollar gleich heimgeigen. Doch vor der Alternative stehen sie doch. Also mal zu dem Prinzip des Arguments. Ich meine, dass da ein Widerspruch drinsteckt. Du pochst sehr drauf, dass der Kredit des IWF, der an Russland fließt, von Haus aus einen rein politischen Grund hatte. Das stimmt. Der Grund, dass man ein Land mit Kredit ausrüstet, das erwiesenermaßen gar kein ordentliches Feld für das Geldanlegen und das Verkaufen von Waren ist, von dem man also auch gar nicht erwarten kann, dass es verdiente Erträge aufschafft und solche Kredite ordentlich bedient. Ja? Für ein solches Land ist der Profit nicht der Grund für den Kredit, sondern, war die Behauptung, ein politischer Grund liegt vor. Welcher? Der, dass man ein Land mit einer Zahlungsfähigkeit angesichts eingerissener Zahlungsunfähigkeit ausrüstet, um es instand zu setzen, eine Politik fortzusetzen, die in dieses ruinöse Ergebnis gemündet ist. Man versieht dieses Land mit dem Schein von Krediten und Einnahmen, damit es eine Haushaltspolitik und eine Wirtschaftspolitik verlängert, die bereits in dieser Zerrüttung gemündet war. Das ist der politische Grund. Das Instrument, mit dem das gemacht wird, das hat deswegen einen Widerspruch an sich. Der politische Grund ist ungefähr so, wie wenn ich sagen wollte, mit diesem Instrument will ich ein Land zerschlagen. Das Instrument, mit dem ich es aber tue, das ist nicht Militär, sondern Geld, das mit dem Anspruch auf Verzinsung dorthin gepumpt wird. Also muss plötzlich das Schwert, bildlich gesprochen, etwas leisten, das ansonsten nur Buchhalter verlangen, dass nämlich Zinsen und Bedienung stimmen. Dies führt dazu, dass der Westen ein Zwischenfazit einlegt und sagt, das ist scheiße. Wenn schon in Asien Krise ist, in Lateinamerika und in Japan und die maßgeblichen Gelder in den großen kapitalistischen Nationen selbst in Gefahr geraten, dann ist das einfache Verlängern der Kreditierung von Russlands eine heikle Affäre, weil damit Gewinnansprüche zu bedienende Gelder vermehrt werden, deren Bedienung doch jetzt schon fraglich ist. Diese Ankündigung hat der IWF in die Welt gesetzt. Zunächst einmal nur in der Form, dass er von den Russen verlangt hat. Wenn ihr einen haben wollt, dann müsst ihr jetzt beweisen, dass ihr zu mehr fähig seid in der Sache des Geldeintreibens und Rüberschiebens. Das waren die beiden Anträge. Zeigt, dass ihr Steuereinnahmen habt und dass ihr euch entschulden könnt. Macht ordentliche Haushaltspolitik. Das hat zu dem Phänomen geführt, das du zitiert hast. Die, die spekuliert hatten darauf, dass es diese politische Brücke durch den politischen Kredit gibt, die Deutsche Bank zum Beispiel, die diese Kurzläufer von Russland gekauft hat, und andere privaten Anleger, die haben gesagt, wenn der Russe dieses Umschuldungsangebot macht und sagt, ihr habt Rubelanleihen gekauft, die werden um 80% entwertet und dann in Dollaranleihen umgeschrieben, dann ist das doch ungefähr dasselbe, wie dass dieser Staat sagt, die Schulden, die wir ihm abgekauft haben, diese Zettel, die kann der doch gar nicht bedienen. Da gehen wir doch aus diesem fraglichen Geld lieber gleich raus und gehen in Dollars zurück. Das war der Ansturm der vielen Rubelinvestoren drüben auf die Dollars der russischen Zentralbank. Jetzt kam der IWF und da merkst du, er tritt nicht nur als Subjekt, sondern jetzt plötzlich als Objekt auf. Jetzt hat er einen völlig neuen Grund für den Kredit. Er muss nämlich den überschwappenden Rückfluss von Rubel in Dollars mit einem Kredit ausstaffieren, damit der Kurs überhaupt haltbar ist. Das haben sie erst versucht, indem sie den Korridor erweitert haben. Da sollten nicht mehr 4,5 Rubel den Dollar kaufen, sondern 9,5. Und so ging es dahin, bis neulich gesagt wurde, täglich stehen 50 Millionen Dollar als Nachfrage vor der Zentralbank und 10.000 als Angebot. Da war es fertig. Also, ich finde, dass das zentrale Moment der Erklärung, wo sich der politische Grund und die ökonomische Qualität seines Instruments vermischen, das im Kredit ist. Dass man sich bloß, weil man einen Kredit wie den Ersatz eines militärischen Instruments nimmt und sagt, damit liquidieren wir diesen Laden, nicht umhinkommt, auf seine ökonomische Eigenart zu gucken, dass damit Gewinnansprüche, die auch bedient sein müssen, in der Welt sind, und wenn es nicht passiert, dann wird das Geld, in dem der gestiftet worden ist, das ist dann Dollar, D-Mark und vielleicht noch Yen, dann wird das angegriffen. Deswegen sagen sie, halt, stopp, das geht nicht so weiter. Die Russen müssen was vorzeigen. Die Russen können es nicht, also gehen die Leute raus aus dem Rubel und der IWF sagt, unsere Kasse ist dann auch leer. Und dann platzt das ganze Ding und die Idioten von gestern werden ehrlich. Gestern haben sie gesagt, Russland auf dem Weg zu einer neuen Marktwirtschaft und Demokratie mit gewissen ökonomischen Dellen, aber das richtet sich. Heute heißt die Überschrift, ein kaum noch existierender Staat versinkt im wirtschaftlichen Chaos. No. Das haben wir seit 6 Jahren geschrieben. Da haben sie gesagt, das sind die kommunistischen Miesmacher. Das ist doch auch das Wesen, die Russen, die russische Regierung mit dem, was sie gesagt hat, selbst der Weltöffentlichkeit und ja. Das ist es doch. Da sagen nicht irgendwie andere, sondern die fällen selbst über sich das Urteil. Das ist natürlich vollkommen erschreckt, weil ich es nicht kapiert habe, was sie gesagt haben. Aber die ganze Welt hat es mitgekriegt, dieser Staat sagt, er ist eigentlich überhaupt nichts mehr. Ja. Und dabei, das ist mein letzter Punkt, also da sind wir jetzt schon so reingerutscht. Das Ergebnis, was aus dem Platzen rauskommt, ist nämlich ein total missratenes und brisantes. Und zwar nicht bloß in Russland, sondern auch auf der Seite des Imperialismus kommt nur ein missratenes und brisantes Ergebnis raus. Ein ziemlich widersprüchlicher Quatsch kommt raus. In Russland, das ist ja vielleicht nur das Harmloseste, obwohl es mit dem Imperialismus dann auch wieder zu tun kriegt. In Russland ist jetzt, wo der Schein zerrissen ist, von den Moskauer Klicken bis zum sibirischen Bergmann, die Frage auf dem Tisch, der irrwitzige Kampf darum ausgebrochen. Diese Hoffnungsansprüche, diese fiktiven Rechtsansprüche auf marktwirtschaftlichen Reichtum oder Ernährungsmittel irgendwie doch noch zu retten. Die einen wollen sie als Macht- und Privateigentum retten. Die anderen wenigstens noch, um an die nächste Woche zu kommen. Ansprüche, die der Sache nach dem Erklärten, alle nur in Schulden gegeneinander ohne Substanz bestehen. Es ist jämmerlich, will ich nochmal sagen, habe ich vorhin schon mal behauptet, dass selbst diesen Werktätigen da nichts Besseres einfällt, als jetzt endlich ihr Geld haben zu wollen. Von dem sie übrigens genau wissen, dass es nichts wert ist. Die wollen deswegen schnell ihr Geld haben, um, wie man liest, in die Ersatzwährung Wodka zu flüchten. Trotzdem, das ist wie die Karikatur einer kapitalistischen Zahlungskrise. Und auch sie hat Wirkung. Die Wirkung heißt nämlich, jetzt wo der Schein zerrissen ist, rückt keiner mehr was raus. Deswegen gehen da überall die Rollladen runter. Nichts wechselt mehr die Hände. Und in dieser Frage kann irgendwer noch diese fiktiven Ansprüche auf, er ist marktwirtschaftlich zu was gekommen, als Macht- und Privateigentum oder als Macht- oder Privateigentum retten. Da lauert dann eben doch nur die Frage nach Gewalt. Darin lauert die Frage nach Gewalt pur. Sowohl um sich doch noch was anzueignen, als auch um doch noch was als Staat zusammenzuhalten. Das ist das innerrussische Desaster. Der Imperialismus muss aber auch ein aberwitziges Ergebnis bilanzieren. Er hat mit seinem Mittel, das er gewählt hat, das ist eben schon angesprochen gewesen, mit dem Mittel Kredit auch nur das zustande gebracht, wo er so knickrig drauf gerechnet hat. Worauf er den Kredit so knickrig berechnet hat. Er hat wirklich nur auf Zeit Bankrott und Zusammenbruch von Jelzins Staatsunwesen vertagt. Und die knickrige Berechnung war ja, für alles andere sollte der Besuwski selber zuständig sein. Dafür aber, für dieses bloße zeitliche zu vertagen, des eigentlich schon längst eingetretenen Zusammenbruchs, hatte der Imperialismus seinen Kredit um eine veritable Russlandblase erweitert, die jetzt wirklich nur als uneinbringlich dasteht. Um dieses nur nochmal zu erläutern, dieser Kredit des Westens hat weder wirklich bewirkt, ökonomisch wirklich bewirkt, dass sich Russland auf so einen brauchbaren Zulieferbetrieb des Weltmarkts zusammenschrumpft. Wirklich sowas wird, zwischendurch sind da durchaus mit Geschäfte gemacht worden, aber dass das Land so wird, hat dieser Kredit gar nicht besorgt. So eine Art Entwicklungsland mit viel Öl, Gas und Metallen, mit Liefersicherheit und Bescheidenheit. Der Kredit hat aber auch politisch eigentlich nichts bewirkt. Der hat nämlich politisch keinen brauchbaren Staatswillen dort geschaffen, der das Land wirklich im westlichen Sinne kontrolliert. Deswegen hat der Westen, und das ist ein komisches Ergebnis, nicht nur Geldsorgen. Ja, dann nicht nur wegen Russland, aber Russland kommt halt dazu. Der Westen hat weiter strategische Sorgen. Ja, es ist viel Substanzverlust eingetreten beim alten Hauptfeind. Aber bei allem Substanzverlust ist bei diesem Koloss Russland immer noch nicht klar, ob Unordnung in Russland den Westen nicht mindestens so sehr tangiert und seine Rechnungen und Strategien durcheinander bringt, wie eine ordentliche Kontrolle über diese Menschenmassen und die immer noch erklecklichen Reste von Gewaltmitteln. Das Ergebnis zeigt was ganz Komisches auf. Der Westen hat im Kalten Krieg gesiegt. Der war auch noch kalt. Und dann hat er sich offenbar darauf verlassen, dass sein Geld einfach eine unwiderstehliche, unwidersprechbare Kontroll- und Regelungsmacht über diese eine seine Welt ist. Das wäre mein Schluss. Wenn die insgesamt in ihren ganzen Investitionsplanen schon das Problem haben, dass sie überall investiert haben, obwohl es keine Quellen gibt. Sonst wäre das ein bedauerlicher Einzelfall, der zulasten Russlands abgewickelt wird und wo die Deutsche Bank wirklich einladen. Je nachdem. Ja, oder? Beides würde möglich sein. Ja. Ja. Also das nochmal andersrum, dieses Investieren des IWFs mit der letzten Tranche so wie beschrieben umzugehen, das ist schon die Reaktion des IWF auf das Wissen darum, dass selbst ihr ständiger Kreditzuschuss an der Situation des prekären Weltkredits kaum noch was ändert. Und das hat er erklärt, genau im Gegenteil ausgelöst. Das ist dann wiederum sozusagen die Eigenlogik des Kredits selber. Ein Kredit doch selbst glaubwürdig machen. Ich muss doch selber auftreten und sagen, ich lebe nicht nach, und es Clinton und die anderen Kumpels gesagt haben, der Kredit muss dahin. Sondern die Russen müssen was tun, damit sie den Kredit verdienen. Ja. Also das eine war die Auskunft, das liegt an dem Weltkredit, und das andere ist, dann machen es die Russen und beweisen dadurch nur, dass der Kredit es würdig hatte, seine Kreditwürdigkeit anhand der Russen beweisen zu können, und das konnte er nicht. Das ist wichtig, der Hinweis, weil der IWF-Kredit einerseits, nämlich genau wie jeder andere Kredit, der privat oder der über einen Einzelstaat gegeben wird, Kredit ist. Und nur im Zweiten die Besonderheit des internationalen, des supranationalen Kredits hat. Zum Ersten unterliegt er natürlich auch den Gesetzmäßigkeiten, denen jeder Kredit unterliegt. Er taugt nur als dieses weltpolitische Regulierungsinstrument mit einer ökonomischen Waffe, inwieweit er selbst als dieser internationale Kredit glaubhaft ist. Und deswegen würde ich auch warnen vor allen Schlussfolgerungen, was eigentlich jetzt passiert, ob die weiteren rausgehen, ob die keinen weiteren rausgehen. Im Augenblick ist nur eine Debatte, aus der der Schluss zu ziehen ist, sie wissen es nicht. Und dass sie es nicht wissen, hat zwei Gründe. Der erste Grund dafür, dass sie es nicht wissen, ist der, dass sie hinsichtlich ihres eigenen Kredits Probleme haben, kurz angedeutet eben. Das zweite, warum sie es nicht wissen, ist der Punkt, der vorhin da hinten angesprochen worden ist, dass sie gar nicht wissen, an wen sie eigentlich auszahlen sollen. Weil sowas wie ein geregeltes System staatlicher Finanzen existiert ja gar nicht. Die Überweisung dieser Tranchen an eine Zentralbank, ja wo landet denn die, ist ja gar nicht zu vergleichen mit der Überweisung einer Tranche an eine englische Zentralbank. Es ist damit ja zugleich auch zugestanden, das ist nur eine Wiederholung dessen, was schon gesagt worden ist, dass Zentralbank und Regierung nicht mit den Maßstäben erfolgreich durchgesetzter Staatlichkeit mit Macht, Monopol und Finanzhoheit zu messen sind. Das ist durcheinander geraten und es ist nicht klar, was eigentlich in Russland noch Zentralbank ist und wer eigentlich Regierung ist. Und damit fällt Staatlichkeit in Russland und damit fällt Finanzhoheit in Russland. Das ist der Witz. Also die haben ein strategisches Problem, aber selbst aus der bloßen Geldfrage, die sie am Hals haben, kommt schon wieder die blöde Dialektik auf, die sie nie erledigt haben. Ja. Ist Ihnen jetzt eigentlich die Unordnung in Russland recht? Weil die kostet ja nichts. Oder müssten Sie nicht eine Ordnung haben? Weil sonst platzt ja Ihre Blase. Deswegen will ich das Argument, meinen letzten Satz auch nochmal rückwärts machen. Dieses Produkt ist das Produkt eines praktizierten Standpunkts. Unser Kredit regelt die Welt so zurecht, wie wir sie brauchen. Also das, wo der Rolf sagt, das muss man sich klar machen, das ist analytische Kritik. Wenn er sagt, die haben mit Kredit eigentlich was angerichtet und auf den Weg gebracht. Das heißt, man schafft einen neuen Staat mit einem neuen Staatsprogramm, mit zurechtgemachten, für den Mitteln zurechtgemachten ökonomischen Mitteln. Das ist ein Programm. Staaten zu schaffen, wie sie einem passen, das eigentlich ein pures Militärprogramm ist. Sie haben sich aber wirklich auf den Standpunkt gestellt, diesen Jelzin mit Kredit am Laufen zu halten, erledigt das. Das ist dessen Aufgabe. Dann sind sie noch knickrig gewesen mit dem Standpunkt, das ist seine Aufgabe. Klar, die haben die andere Seite nicht verpasst, aber bitte nur als andere Seite. NATO-Osterweiterung muss schon sein. Ne? Hier ist der ganze Punkt noch nicht klar, wie behauptet wurde, Russland habe sich der vom besten verliehene Schein von Zahlungsfähigkeit als tatsächliche Zahlungsfähigkeit herausgestellt, einerseits, und die der Umgang vor allem des russischen Staates damit beschaffen ist. Da habe ich den nicht verstanden. Die fiktiven Ansprüche dort würden dennoch aufrechterhalten und dahinter würde nur noch große Gewalt lauern. Die Konstruktion würde nicht klar sein. Also was ich, wohl, er fragt mich nach dem, was ich gemeint habe mit dem, es gibt ein missratenes und brisantes Ergebnis in Russland. Das ist insofern, was ich da sagen wollte, ist. Hä? Doch, war so eine Frage, oder? Ging es da drauf, auf die Passage, es gibt, jetzt eben haben wir über das missratene und brisante Ergebnis im Westen geredet. Jetzt fragst du nach dem brisanten und missratenen Ergebnis in Russland. Also der fragt jetzt, welches Verhältnis nimmt der Staat zur Lage ein? Und da muss ich dir erstmal sagen, mein Befund war, wollte ein bisschen die Lage anders charakterisieren. In Russland ist die Frage unterwegs, wer ist es überhaupt? Also die politische Frage ist, wer ist überhaupt der Staat Russland? Die wird total bescheuert gestellt von diesen Idioten, aber gestellt ist sie. Da gibt es welche, die sagen, den Luschkow fragen sie, willst du Ministerpräsident werden? Dann sagt er dem Reporter, warum wünscht ihr mir etwas Schlechtes? Was sagt er damit? Er möchte sich nicht verbrauchen in einer Machtaufgabe ohne Macht. Dann meldet sich der Levitt aus der Provinz und sagt, er tät's machen. Ja, was muss dem durch den Kopf gehen? Er traut sich zu, diesen Saustall wieder unter Kontrolle zu bringen. Das meinte ich mit der einen. Und auf der anderen Seite merkst du einfach an diesem Theater, die lassen ihre Rollläden runter. Die Bergarbeiter klopfen mit dem Helm. Die Oligarchen, wie sie genannt werden, mauscheln. Das ist der Standpunkt. Die wollen doch nicht einfach über Nacht überführt sein. Also bei den Bergarbeitern, das ist vielleicht noch das Harmloseste, weil die sind ja so brav. Aber die anderen wollen doch nicht über Nacht überführt sein. Dass es überhaupt keine Privatmacht des Eigentums in ihren Flossen gibt. Das meinte ich mit dem anderen. Das ist doch der Standpunkt der Rettung eines Rechts auf Aneignung. Die beiden treffen sich, sehr merkwürdig. Die bei denen die Frage umgeht, wer ist hier eigentlich die regelnde, entscheidende Gewalt? Wer führt denn hier die Aufsicht? Und die Frage, wem gehört denn jetzt noch was? Das ist total missraten, weil es die Substanz von beiden nicht gibt. Aber es ist total brisant, weil beides Gewaltfragen sind. Gerade weil es substanzlos ist. Reichtumsmäßig betrachtet. Also das letzte, gerade weil es Kassalmaten ziemlich darin ja, weil es den reichtumsmäßigen Zugang zu Reichtum doch eindeutig in dem Land nicht gibt. Da ist auch anders aus dem Moment, in der verbunden war, dass der Rubel gar nicht das Geld ist, über das sich alle Verhältnisse vom Staat her, der über diesen Rubel verfügt, weil er über eine Ökonomie gebietet, die auch welchen ausspuckt. Wenn der Rubel also gar kein Geld ist, auf das sich alle Verhältnisse richten müssen, dann ist das gleichbedeutend mit der Tatsache, dass dann jedes irgendwie die Verfügung über irgendwelche Teile von Reichtum oder Armut zu gelangen, eine Sache des Gegeneinanders von privatem Egoismus ist. Also partikulare Gewalt überall herrscht. Entweder als Provinzfürsten gegeneinander oder als Fabrikbesitzer gegeneinander oder als ja, die Regierung selber ist doch ein Haufen von Profiteuren, von der Tatsache, dass sie am nächsten dran sind an den Quellen, die immer ganz genau wissen, wann wieder Rubelkurs ist und wie lange er gehalten wird. Die sind, es gibt kein Staatswesen, das die Staatsgewalt Russlands, ja, also ich als allgemeiner Gesamtkapitalist oder was auch immer, darstellt, wenn das ökonomische Verhältnis gibt es dann. Und die Imperialisten haben gemeint, sie könnten es sich ersparen, beziehungsweise haben auch nicht gesehen, wie sie das machen könnten, angesichts dessen, dass da immer noch vom rumstehen, eine Gewalt dort zu ersetzen. Ist ja auch nicht so einfach. Haben die Leute immer gesagt, dass die billige Lösung gesetzt, weder einen richtigen Marshallplan, mit dem das Ding Russland zu einem kapitalistischen Konkurrenten womöglich aufgebaut worden wäre, noch eine Herrschaft, die nicht ohne Krieg vielleicht immer noch zu haben gewesen wäre. Aber es wollten sie oder haben sie in Angriff genommen, was sie in Angriff genommen haben, war dort eine Regierung, eine hilfreiche Regierung zu halten, die ihr Programm der Abrüstung dieses Staates erstmal mit sich geschehen lässt. Das ist ja auch gelungen. Aber sie haben sich damit eingehandelt, dass sie sowohl ja, der, ihr eigenes ökonomisches Mittel, mit dem sie den Abbau dort betrieben haben, nämlich den Kreditüberbau, ein wenig mehr noch gefährdet haben, als auch, dass sie die politische Ordnung dort so über die, die das die Verhältnisse, die dort eingerissen sind, so zerrüttet haben, dass sie auch niemanden mehr haben, auf den sie zugreifen könnten, der wenigstens sowas darstellt wie eine politische Gewähr dafür, dass man da nochmal einen IWF-Kredit hinterhergießen kann. Vielleicht bauen sie ja wieder einen auf, der dann dafür ausgegeben wird. Kann schon sein. Ich wollte nur sagen, die alte Geschichte Geld und Gewalt sind ja letztlich dasselbe, ja? Das ist halt da nicht eingetreten. Damit meine letzte Antwort nicht in den falschen Hals kommt, was ich sage, das ist die objektive Frage. Bitte sagt keiner, das macht Berezovsky. Ich sage, das ist die objektive Frage. Was denen dazu einfällt, das sind Sachen. Und über die möchte ich eigentlich noch gar nicht richtig reden, weil jeden Tag dort einem was einfällt und man nicht mal mehr weiß, was der überhaupt zu sagen hat. Objektiv ist das die Frage. Ich wollte nochmal auf den letzten Punkt zu konfrontieren. Was doch nicht gelungen ist, ist, dass die Zersetzung dieses Landes ein Mittel seiner Kontrolle ist. Ja. So. Und das liegt an dem widersprüchlichen Vorhaben. Sie wollten doch die Kontrolle über eine Macht, die ihnen viel zu groß war. Jetzt haben sie eine Politik betrieben, die sollte das Doppelte leisten. Ein Jelzin, der überhaupt keine Machtmittel mehr verfügt, westlichen Ansprüchen Konditionen setzen zu können, der aber genug Machtmittel hat, diese Ohnmacht in ganz Russland durchzusetzen. So. Dies ist ein widersprüchliches Projekt, das ist einfach nicht zu haben. Oder eine Nation ohne ökonomische Grundlagen, damit sie sich gegen nichts stärken kann. Aber voll stabil, das ist nicht zu haben. Das ist erstmal, finde ich, ein Widerspruch in dem Projekt. Und nicht, finde ich, die Formulierung, weil du die jetzt auch nochmal aufgegriffen hast, die wollten die billige Lösung oder die wären irgendwie knifflig gewesen. Das ist doch nicht, das liegt doch eher zu der Frage, waren sie knauslig beim Kredit vergeben? Dafür haben sie ihn vergeben. So, jetzt haben sie den Salat. Zersetzt ist dieses Land, aber die Zersetzung ist kein Mittel ihrer Kontrolle über es. Naja, das klingt richtig, dass verdankt nur den Vergleich nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sie wirklich Länder aufgebaut haben. Das war ja auch was anderes. Das haben sie ja damals gemacht, damit die Bündnisgenossen gegen den Kommunismus gewinnen auf diesem Wege. Und dafür haben sie jetzt ja gar keinen Anlass mehr. Sie sehen ja sich in einer Welt ohne Feinde, in der es nur noch zu ordnen wäre alles. Was lieber selber vom Geld geordnet wird. So ist es aber nicht. Ja, und mit einem viel, Sie haben ja auch noch gesehen, sich mit einem viel zu großen Verlierer des Kalten Krieges. Ja. Das war doch der Ausgangspunkt Ihrer Politik. Er hat zwar aufgegeben, aber da es kein Kriegsergebnis war, hatte der alles. Ja, was er halt aus der Sowjetunion genommen hat. Es gibt schon Kommentatoren, die anfangen, das zu bedauern. Das ist ja auch kein Wunder, weil das Ergebnis nicht zweckmäßig ist. Was mir noch nicht so ganz klar ist, das ist jetzt bei dieser Unzufriedenheit das Verhältnis zu dem, was sie doch an tatsächlicher Zerstörung bei diesen Machtkonkurrenten hingekriegt haben. Also da, was sie gesagt hat, ja gut, es ist etliches an Substanz verloren, aber es hat immer noch ein dickes Fragezeichen, weil die Unordnung, die dort entstehen könnte, von der werden sie eben auch gravierend tangiert, weil es ja auch noch Potenzen gibt. Also, ich weiß, irgendwie ist es mir noch nicht klar, ich kann es nicht richtig als schön als Frage sagen, aber der Vergleich mit einem Krieg. Im Krieg richtet man sich gegen die Substanz des Landes, was es an Fabriken, an Leuten, an Waffen hat. Davon ist doch tatsächlich, was man so mitkriegt, das meiste im Arsch, was da alles so im Eismeer vor sich hingammelt und in den Silos. Also das ist die eine Hälfte der Botschaft, also banal gesagt. Ist die Auffassung gewesen, der Westen schaut auf das Ergebnis des von ihm selbst mitinitiierten Prozesses dieser russischen Politik und Ökonomie mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das geht schon. Der ist nur halb glücklich mit dem Ergebnis. Glücklich, aber nur halb. Das kann man auch als Indiz aus ihren Äußerungen entnehmen. Das Außenministertreffen der EU-Außenminister bestreitet ein Herr Schüssel aus Österreich mit folgendem Befund. Es gibt nur noch zwei Staatensysteme auf der Welt, sagt er anlässlich einer Diskussion zum Thema Kosovo, die zum Export von Stabilität fähig sind. Was hat der Mann jetzt, wenn man das Lateinische weglässt, gesagt? Die Russen sind keine Macht mehr. Insofern sagt der Westen, das findet er gut, dass die wirtschaftliche Zersetzung, ein Betrieb ruiniert mit seinen Wucherpreisen den nächsten, 70% der Industrieproduktion brechen zusammen, die Ersatzteile fehlen bis hinauf zu Panzer und Raketen, die Armee hat keinen Strom und so fort, eine Macht liquidiert. Das ist gut. Jetzt gibt es eine schlechte Seite, da gibt es auch ein Dokument. Warum sagt Libet zu Clinton, wissen Sie eigentlich, wie viel unkontrollierter Atomwaffenarsenale sich auf diesem Gebiet befinden? Er spricht einfach die verbliebene große Siegerweltmacht an, um sich zu empfehlen, aber um auf eine Lage aufmerksam zu machen, die heißt, dieses zersetzte Russland, in dem kein ökonomisches Wachstum, sondern Zusammenbruch existiert, in dem keine Staatlichkeit mehr existiert mit einer einheitlichen Regierung, die ihren Willen auch mit Gewalt durchsetzt bis zu ihren Grenzen. Das ist ein nicht kontrolliertes Potenzial von verstreuten Waffenarsenalen und nicht kontrollierten Willen. Als Beleg führt er an, es gibt 7 islamische Föderationsmitglieder in Russland, die an ihren Grenzen Schilder aufgestellt haben, ab hier gilt islamisches Recht. Davon wusste die Zentralregierung nichts. Es war Lebeds Botschaft. Also, was ist dies beides zusammengefasst, Schüssel und Lebed? Sie haben einen ehemals mächtigen Staat mit Hilfe der auch von außen vergebenen Kredite und der Ermahnungen, macht weiter mit diesem marktwirtschaftlichen Prozess, darauf verpflichtet, den von ihm selbst gewählten Weg, sich wirtschaftlich dann auch politisch zu ruinieren, fortzusetzen. Damit hat er sich als Macht zurückgenommen. Das ist gut. Die andere Seite, es gibt keinen in Russland, den man als einen fähigen, weil mit Macht ausgestatteten Kontrolleur dieser Destabilisierung von Macht ansprechen und benutzen kann. Das ist eben auf den Punkt gebracht an zwei Phänomenen der Widerspruch. Sie wollen eine Macht, die ihre eigene Destabilisierung und Zerstörung unter den Fittichen unter Kontrolle hält. Das war lang genug Boris Jelzin. Jetzt wohl nicht mehr. Das ist das sogenannte Dilemma. Das ist jetzt wurscht, das ist erstmal ein theoretischer Befund, darüber kann man ja gar nicht glücklich werden, aber die Behauptung heißt, dass der Imperialismus mit dem Einsatz seiner Kredit- wie militärischen und diplomatischen Macht viel vermag, aber nicht alles, was er will. Die Entmachtung ja, aber die Kontrolle des Entmachteten ist damit nicht erledigt. Es ist eine von ihm selber damit neu in die Welt gesetzte Aufgabe, von der Sie übrigens jetzt sagen, Sie wissen noch gar nicht, wie Sie das machen sollen. Was jedenfalls heute Abend, ja. Ja, man muss ja nur mal den Vergleich ziehen, zu wie viel aus dem Ruderlaufen und Nichtkontrolle so ein läppisches Jugoslawien unter Benutzung der Hinterlassenschaft des Sozialismus fähig war, ja. Dann kann man sich ungefähr die Dimension von außer Kontrolle geraten vorstellen, die in Russland drin ist und auf der Lauer liegt. Und es ist auch die Destabilisierung aller angrenzenden Gussstaaten. Es ist doch auch alles schon in Aktion. Also man braucht ja bloß die vielen Kriege, die auf dem Territorium noch laufen, ein wenig ausufern lassen. Dann haben Sie doch hier was, weiß ich wie vielfaches Jugoslawien. Die Russen müssen bloß die Koffer packen und alles ist durcheinander. Was müssen die? Die müssen bloß die Koffer packen und alles ist durcheinander. Die Russen? Ja, ja, das ist doch auch Jugoslawien. Es ist doch nicht bloß gelogen, so, dass aus der Unordnung Migrationsbewegung wird, die einiges ein bisschen durcheinander bringt. Klar, mit einem geostrategischen Gleichgewicht zur Sowjetunion müssen Sie wirklich nicht mehr rechnen. Und wenn jetzt das nächste Tschernobyl durchrostet, das sind lauter Phänomene, die kennen, als den Widerspruch, Macht abzubauen und gleichzeitig die Kontrolle drüber behalten zu wollen. Russland ist, es ist so gesehen nicht gelungen, dass Russland auch nur so stabil im Griff wäre wie ein afrikanischer Staat. Es ist kein fügsames Bürgerentwicklungsland. Also, wollte man so einen Grund und Anlass sehen. So nach dem zuletzt Gesagten heißt das, oder wollte jetzt sagen, Sie besinnen sich angesichts des Widerspruchs Ihres Mittels neu? Oder wollte ich sagen, Sie haben die eine Seite des Widerspruchs, das rufen Sie als Erfolg ab und sagen jetzt aber weiter geht es nicht mehr so? Das wären ja Argumente, die also noch in dem, sag mal, in dem Verhältnis oder in dem Zustand in Russland zu dem Grundzug, dass er sagen, wie zu einer neuen Politik schreibt. Wären das vorher war die Erklärung, die dafür sagt, der Westen kann sich nicht mehr so ohne weiteres angesichts der Probleme mit dem generellen Kreditüberbau nicht mehr so ohne weiteres auf den Standpunkt stellen, dieses widersprüchliche Mittel an Russland geltend zu machen. Beide Argumente stimmen. Ja. Wie kommt das Verhältnis so vor? Mit der Art, wie Sie Russland Jawohl. In den letzten Jahren behandelt haben, nämlich mit politischem Kredit seine ökonomische und machtmäßige Zerlegung. Damit ist ein doppeltes Ergebnis zwingend und notwendig. Weltwirtschaftskrise hin oder her, dieser Kredit muss sich irgendwann als ein geplatzter Kredit erweisen. Denn er ist rausgeschmissenes Geld in der ökonomischen Form einer Investition, die Zins bringt. Es gibt die Substanz, auf die dieser Kredit gezogen ist, nicht. Er wird ja gerade von der Abrüstung dieser Substanz begleitet. A. B. Ebenso zwingend ist, dass diese Macht dass der Widerspruch auf, irgendwann auf die Tagesordnung tritt, dass die Kontrolle bloß eine unkontrollierte Zersetzung hervorgebracht hat. Richtig. Es ist ja jetzt nicht erst heute so, dass Jelzin mehr oder weniger in Moskau regiert und das nur deswegen nicht so auffällt, weil die in Sibirien ihren eigenen Scheiß zum Teil, was weiß ich, was sie da treiben, machen. Und der Jelzin überhaupt nicht mehr hingeht. Er wüsste ja auch nicht, womit. Und dort für Ordnung sorgt, sodass er dann daran scheitern könnte. Also es gibt auf russischem Territorium seit geraumer Zeit diverse Kriege, die laufen einfach neben dem her, dass so getan wird, als ob Jelzin Russland regiert. Diese beiden Scheinfiktionen, da liegt es in ihnen selber, dass die platzen müssen. So, jetzt meine ich, hängt es mit dem anderen so zusammen. Aktuell hat die Weltfinanzwelt Misstrauensgründe in diese ganze Wechselzieherei geäußert. Und da war schon bei ihr der Gedanke, das kann nicht mehr so weitergehen. Eine Verquickung von, man weiß, auf was Russland diese Kredite gekriegt hat und man weiß, wie der IWF zum Beispiel in Sachen Kreditvolumen, das ihm überhaupt noch zur Verfügung steht und so weiter, beieinander ist. Also haben die Finanzer gesagt, sie trauen den Krempel hier und heute nicht mehr. Und in dem Moment, wo sie das tun, setzen sie für die politischen Krediteure eine neue Lage auf die Tagesordnung. Und wenn die jetzt in ihren ganzen wackeligen Kreditüberbau gucken, dann wird ihnen der Umgang mit dieser eingetretenen Misstrauenserklärung an den russischen Kredit nochmal extra Blümmerrand. Blümmerrand. Da wird ihnen extra schwindelig. Also, dass Sie hier und heute sagen, in dieser Situation können wir nicht alles bieten in Sachen Abdeckung russischen Kredits. Dafür spielt mit Sicherheit eine große Rolle, dass Sie sagen, das wäre doch das Rauskaufen der siebten geplatzten Nummer. Machen wir damit nicht nur unseren eigenen Kredit schlecht. Aber die Notwendigkeit, die ich am Anfang erläutert habe, an beiden Positionen, die ist meines Erachtens keine Folge des prekären Zustandes des Weltkreditüberbaus, sondern die Abwicklung des aktuellen Platzens dieser Scheine. Ein Mehrzahl von Schein sollte das heißen, nicht Zentrum. Ja, mit der Notwendigkeit finde ich immer so ein Problem. Und du sagst immer, jenseits dessen, dass Kreditkrise und anders ist die Notwendigkeit des Platzens drin. Jetzt ist die Welt halt anders gelaufen. Jetzt ist halt die Kreditkrise auch noch dazu. Also immer zu betonen, so ein Land zu kreditieren, das muss mit notwendiger Weise in ein endloses Fass führen und so weiter. Naja, weiß ich nicht. Kommt halt immer drauf an. Nein, nein, nein, nein. Pass auf, das Argument an der Stelle heißt, die haben sich auf ihren Kredit verlassen und haben ihm was zugesprochen. Ja, so rum schon. Das hat sich gewaschen. So rum schon. Und jetzt zeigt sich mit dem Standpunkt, die Russen haben im Kalten Krieg, also die Sowjets, haben im Kalten Krieg doch klein beigegeben, gell? Man musste da überhaupt nicht den Krieg gewinnen. Gorbatschow hat Tschüss gesagt. Ja, jetzt ist die Welt doch die des westlichen Geldes. Jetzt haben sie mit Kredit etwas in Russland angerichtet, das hat sich gewaschen. Und es hat übrigens auch was bewirkt. Es ist viel kaputt gemacht worden und man kann übrigens sogar zwischenzeitlich sagen, es ist sogar dran verdient worden. Aber das Ergebnis nach der politischen Seite hin ist, man hat wirklich bloß nicht Kontrolle über Schrott mit dem Kredit zustande gebracht. Ja, was denn auch sonst? Übrigens haben die Russen haben dabei mitgespielt. Die haben dem Westen die Erkenntnis dauernd erspart. Die haben gesagt, was macht es schon, wenn Sibirien macht, was es machen will. Und die andere Seite ist, dafür haben sie aber Kredit geschöpft. Und wenn der platzt, dann summiert sich der Kleinste zum Platzen dazu. Zum Platzen dazu. Deswegen sind diese Meldungen, das sind doch bloß 2%. Quatsch. 50% schon auf dem Spiel stehen, bringen 2% bei diesem bekloppten Kreditsystem vielleicht ist fast zum Überlaufen. Wer weiß es denn? Ich will das auch die fehlende Kontrolle nochmal relativieren. Ja. Weil die Beschreibung des Zustandes Russland mit fehlender Staatlichkeit und ökonomischer Ruinierung wird immer gleichgesetzt mit fehlender Kontrolle des Westens darüber. Die ganze Zweckbestimmung, die der Ausgangspunkt war, hieß doch, diese Großmacht soll als Großmacht abgebaut, ja, und der Rest, der davon bleibt, soll als taugliches Instrument westlicher Politik integrierbar werden. Ja. Das ist der ganze politische Zweck. Was haben wir denn jetzt erreicht? Naja, Großmacht territorial sind wir geblieben. Mhm. Großmacht ökonomisch nicht. Mhm. Großmacht militärisch mit einem großen Fragezeichen versehen. Mhm. Man kann vielleicht sogar sagen, da ist eigentlich auch nichts mehr positiv als Instrument der Macht übrig geblieben. Sondern das Problem besteht gerade darin, dass das nicht mehr der Fall ist. Ja. Viertens haben sie es bislang geschafft, Russland auf eine Außenpolitik zu nötigen, die bisher in den letzten 6-7 Jahren der westlichen Außenpolitik nirgendwo einen Knüppel zwischen die Beine geschmissen hat. Und selbst die gegenwärtig eingetretene Lage in Russland, wo niemand weiß, wer eigentlich die Macht hat, weil jeder so seine eigene kleine Macht hat, hat doch folgendes Resultat im Augenblick gezeitigt. Und ich bin dagegen, dass man jetzt weiter Prognosen macht. Ja. Der gegenwärtige Stand ist doch folgender. Da hat es einen Menschen namens Tschernomyrdin gegeben, der hat ein Wirtschaftsprogramm mit dem verfänglichen Titel Wirtschaftsdiktatur aufgelegt. Dann ist er zweimal zurückgewiesen worden. Der Westen hat auch Weyer geschrieben, das ist ja staatliche Planwirtschaft. Jetzt haben sie den zurückgezogen und wir haben einen neuen, einen Außenminister, der wird nach Zustimmung der Duma, die jetzt schon feststeht, neuer Regierungschef, der gesagt hat, wir machen, das versprechen wir dem Westen genauso weiter. So, ich möchte diese andere Sichtweise mal durchaus in die Debatte werfen. Aber das war doch gar keine andere Sichtweise, sondern dass du hast einfach mehr die Kundennachrichten betont. Nein, ich wollte nicht mal den Ausgangspunkt. Ich wollte sagen, das ganze Urteil fehlende Kontrolle hat einen Mangel an sich. Das ist nämlich den Zustand Russlands, die Ruinierung an allen Fronten, gleichsetzt mit fehlender Kontrolle. Und diese Gleichsetzung teile ich nicht. Und dafür habe ich gerade eben das Material geliefert. Ja, aber frech muss ich dir schon in einem Punkt antworten. Noch nichts. Das Ideal heißt, kann ein Primakow mit politischem Willen ohne Geld den Schein ersetzen, der beim Geld schon geplatzt ist? Nie im Leben. Aber schaut doch mal andersrum. Angesichts der Lage Russland, es ist zwischendurch mal als Argument nebenbei gefallen, ist das höchste der Gefühle, was in Russland gerade erwägt worden ist, so etwas wie Wirtschaftsdiktatur, was nur dem Namen nach eine Feindschaftserklärung an westliche Programme ist, dem Inhalt aber überhaupt nicht. Und selbst das ist sofort wieder aus dem Verkehr gezogen worden. Und alle politischen Fraktionen, die überhaupt in Frage kommen für einen neuen Personenwechsel im Amt, haben bislang ihren Kotau vor dem westlichen Anspruch gemacht. Ja, aber die Frage ist doch, was es wert ist. Jetzt kommt mir nicht wieder mit den Widersprüchen. Wie sich die entwickeln, das wissen die nicht mal selber, die Widersprüche. So ist es. Ich gehe nicht darum, du hast es auch, finde ich, falsch wiedergegeben mit dem Argument Prognose. Man braucht keine Prognose, um zu sagen, dass Moskau nicht Russland regiert. Da bedarf es keiner Prognose, das ist eine Diagnose. Ja, aber dann sag doch mal, welche Frage du formulierst, und zwar ohne Prognose. Kann Russland dem Imperialismus seine Widersprüche ersparen? Mal gucken. So schneide ich das Prognostische ab. Können die, kriegen die es hin, besoffen wie sie sind? Nochmal wieder dem Imperialismus sein widersprüchliches Resultat, das er angerichtet hat, zu ersparen. Gut, die Frage kann man sich stellen und gucken. Schauen wir mal. Nur so steht die Frage zu der Ermittlung, was ist denn jetzt rausgekommen? Also ich will sagen, so steht da die Frage von dir zu dem, was ist rausgekommen? Diese Fragen liegen auf dem Tisch und jetzt gibt es sehr komische Wendung. Weil, sage ich deswegen, weil so ordne ich auch den Clinton-Besuch ein. Und übrigens, das ist fast nicht auf meinem Mist gewachsen, das haben Sie dazu gesagt. Der Clinton geht hin und sagt, Geld gibt's nicht, aber er muss unbedingt hinfahren. Weil sonst glaubt ja keiner mehr an Russland. Ja, dann sagen Sie alle dazu, da hätten Sie zwei Staatsführer mit Problemen. Ja. Der eine hat gewonnen und der andere hat keinen Staat. Jetzt muss, an der Stelle muss ich einfach des Spaßes halber eine Fußnote loswerden. Neulich gucke ich in NTV, wo die Spekulanten sich immer unterhalten. Seit Jahren höre ich von NTV, es ist zu viel Politik in der Wirtschaft. Man soll den Märkten das Geschehen überlassen. Die wüssten am besten Bescheid. Jetzt sitzt da einer von den Märkten und sagt, der Welt fehlt es an politischer Führung. Aber der Witz hat, also von diesen beiden kranken Präsidenten hat natürlich. hat natürlich den Witz verpasst, weil gerade das wollte der Clinton-Besuch ja klarstellen. Es gibt noch einen Ansprechpartner der freien Welt in Russland. Also gibt es Russland noch als eine Kraft, auf die man nicht beziehen kann, mit der man umgehen kann, und es ist nicht ein Vakuum in der imperialistischen Welt. Ja. Der Anspruch von Clinton heißt ja, Russland ist ein Teil seiner Welt. Und in seiner Welt gilt halt das Prinzip von Souveränitäten, die nach der amerikanischen Preise sich richten. Also kann das der dahin und sagt, es gibt einen Ansprechpartner und damit ist es ein im Prinzip geordneter Teil meiner Welt. Ja, ja. Und deswegen muss er hinfahren, um Pfeifen im Walde zu verbreiten. Ja, richtig. Ja, gleichzeitig haben Sie auch gesagt, wir haben einen Ansprechpartner, wir tun zumindest. Ja, wir tun. Ja? So, und dann sagen Sie die ganze Zeit zwei Urteile gleichzeitig. Hoffentlich finden die noch zu einer Regierung, also zu einer Zentralmacht, also zu einem Gewaltmonopol. Und zweitens, hoffentlich besinnen die sich nicht auf sowas. Ja. Also sagen Sie beide Seiten des Widerspruchs. Sie sagen, weder können Sie das gebrauchen, dass sich da jetzt jemand ans Ruder wendet und Ihren handsamen Jelzin verdrängt, der ernsthaft die Potenzen, die Russland noch hat, wieder zu Mitteln einer Macht schmiedet. Noch können Sie es gebrauchen, dass Ihnen am Ende die Adresse ganz verloren geht. Ja. Was soll man dazu sagen? Widerspruch, haben wir ja. Ja.